Gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Offenbar ist die Frage nicht leicht zu entscheiden, sonst wäre sie nicht mehr umstritten. Aber unsere Datenlage in der Frage nach der Existenz Gottes ist schlecht. Es ist eine Glaubensfrage. Es ist die Glaubensfrage. Sie begleitet den Menschen seit den ersten Tagen seines Nachdenkens und Fragens. So kann man mutmaßen, denn Zeugnisse der Anbetung von Göttern gehören zu den ältesten Zeugnissen menschlicher Kultur überhaupt. Die Antwort lautete also meistens, ja, es gibt Götter. Und später, ja, es gibt einen Gott. Aber die Antwort hat nicht alle befriedigt. Spätestens seit der Antike gab es auch die andere. Nein, es gibt keinen Gott. Das war manchmal mehr eine Kritik an der Art der Glaubenspraxis, an Kulten und am Machtgebaren der Glaubensgemeinschaften, etwa an dem der Kirchen. Aber manchmal war es tatsächlich eine Ablehnung des Prinzips, dass es jenseits unseres Lebens einen Schöpfergott oder eine andere Art von Gott geben könnte. Das ist die Position des Atheismus. In unserer heutigen Welt hat die Frage an Brisanz verloren. Oder zumindest ist sie in Europa keine Frage mehr von Leben und Tod. Der eine glaubt, der andere nicht. Wir haben gelernt, besser damit umzugehen. Aber erledigt ist die Frage nicht und beschäftigt wahrscheinlich einen jeden Menschen irgendwann einmal in seinem Leben. Rolf Kanzen führt in seiner Langen Nacht über den Atheismus durch Abgründe und Höhepunkte des Streits um die Frage nach Gott. Und das geht nur mit der größten Heiterkeit. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich, wie immer, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Hat sich verabschiedet. Auf Geschäftsreise. Oder wohin auch immer. Eine letzte Botschaft an seine Schöpfung hinterließ er noch in einem fernen Winkel des Universums. So jedenfalls Douglas Adams in seinem satirischen Science-Fiction »Mach's gut und danke für den Fisch«. In den letzten Winkel reiste Arthur Dent mit seiner Begleiterin Fenchurch per Anhalter durch die Galaxis. Es gibt doch wohl wichtigere Themen als die Frage nach der Existenz Gottes. Für Fenchurch nicht. Sie machte kurz bevor die Vogonen die Erde sprengten, es brauchte Platz für eine intergalaktische Hyperraum-Umgehungsstraße, also Fenchurch machte eine tiefe spirituelle Erfahrung, die sie für die göttliche Botschaft empfänglich machte. Wir wissen ja, dass an die Stelle des Gottesglaubens ganz andere, irrationale Glaubensüberzeugungen getreten sind und zunehmend treten. Esoterik, Anthroposophie, Bizarrerien wie Glaube an Engel, Pseudowissenschaften, Verschwörungstheorien natürlich. Und Erleuchtungen. So war es bei Fenchurch. Deshalb pilgerte sie mit Arthur Dent an den Rand des Universums. In 10 Meter hohen Feuerlettern Gottes würden sie die letzte Botschaft an seine Schöpfung finden. Das hatte sich im Universum herumgesprochen. Kioske standen am Rand des Platzes. Eis wurde verkauft, auch Wasser, Sonnencreme und Sonnenhüte. Ohne Eintrittskarte kein Eintritt. Halten Sie sich links. Links halten bitte. Arthur Dent und Fenchurch merkten schnell, dass sie nicht die einzigen waren, die hier Gottes allerletzte Botschaft suchten. Hier trafen sie den melancholischen und von der Sinnlosigkeit des Daseins geplagten Roboter Marvin. Und dann? Die Buchstaben brannten mit der göttlichen Helle des Himmels. Sie blickten voll Verwunderung auf Gottes letzte Botschaft und wurden langsam und unerklärlicherweise von einem gewaltigen Gefühl des Friedens und des endgültigen und vollkommenen Verstehens erfüllt. Roboter Marvin entziffert die Botschaft des Schöpfers und beendete zufrieden und lebenssatt seine blecherne Existenz. Die letzte göttliche Botschaft, sie lautet: Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Wenn Gott existiert, hoffe ich, er hat eine gute Ausrede. So Woody Allen. Es gibt tatsächlich einige gute Ausreden, dazu später. Aber immerhin entschuldigt sich der Schöpfergott in Douglas Adams' Roman. Entschuldigung. Die Welt, die dieser Gott geschaffen hat, ist nun wirklich nicht gut. Entschuldigung. Vielleicht ganz gut, dass er sich davon gemacht hat. Trotzdem, es bleiben Fragen. Auch in säkularen, gottverlassenen Gesellschaften wie der unsrigen. Existiert jenseits der natürlichen Welt, in der wir leben, ein allmächtiger, allgütiger Schöpfergott, der uns dereinst erlösen wird, indem er uns ein ewiges Leben schenkt? Oder existiert nur diese natürliche Welt und es gibt kein Leben nach dem Tod? Diese XXL-Fragen stellen sich jedem Menschen. Der Philosoph Winfried Schröder schrieb dicke Bücher über Atheismus, seine Geschichte und was Philosophen dazu veranlasst, an einen Gott zu glauben. Zum Beispiel Voltaire. Wenn es keinen Gott gäbe, müsste man ihn erfinden. Voltaire war ein scharfer Kritiker der christlichen Kirche, aber kein Atheist, sondern Deist. Er glaubte an einen Schöpfergott, der das Universum geschaffen und sich dann zurückgezogen hatte. Nicht aber an einen wie den christlichen, der aktiv eingreift in das von ihm in Gang gesetzte irdische Geschehen. Nach Schöpfung verreist. Gebete zwecklos. Auferstehung von den Toten. Jüngstes Gericht. Die Guten ins Töpfchen, den Himmel. Die Bösen ins Kröpfchen, die Hölle. Unwahrscheinlich. Meint Voltaire. Trotzdem. Müsste man ihn erfinden. Wenn es ihn nicht gäbe. Wegen seiner sozialen, gesellschaftsstabilisierenden Funktion. Voltaires recht banale, aber pragmatische Begründung: Ich möchte, dass mein Anwalt, mein Schneider, meine Bediensteten an Gott glauben. Denn wenn sie es nicht täten, könnten sie mich betrügen oder bestehlen. Gottes Glaube muss es geben, um Recht und Moral aufrechtzuerhalten. Eine elitäre Konsequenz aus den Reihen der französischen Aufklärung. Vernunft für Reiche, Mächtige und Philosophen, Religion fürs dumme, ausgebeutete Volk. Das stabilisiert den Status quo für die Privilegierten, zu denen auch die Hüter des christlichen, islamischen und sonstigen Glaubens gehören. Religion als systemstabilisierender Priesterbetrug oder als beruhigender Selbstbetrug. Themen, die, wie wir sehen werden, in Diskussionen um Theismus und Atheismus immer wieder anklingen. Allerdings auch kritisch, rebellisch, umstürzlerisch, radikal, revolutionär. Ich drehe Voltaires Satz um. Ich ist der Anarchist Michail Bakunin in seiner Schrift Gott und der Staat. Ich drehe den Satz Voltaires um und sage, wenn Gott wirklich existierte, müsste man ihn beseitigen. Wenn es einen Gott gibt, und zwar einen konkreten, etwa den christlichen Gott oder den Gott des Korans, dann hat dies natürlich politische und gesellschaftliche Konsequenzen. Die christliche Rechte in den USA hat Trump erst den Weg ins White House geebnet. Der Katholizismus in Polen, mit seinem politischen Arm der Peace-Partei, will den Frauen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch nehmen. Und der Koran verlangt, Frauen zu schlagen. Sure 4. Und Ungläubigen die Hälse abzuschneiden. Also, ob es einen Gott gibt, der so etwas verlangt, scheint mir keine überflüssige und abwegige Frage zu sein. Mit Gott lassen sich heute immer noch Kriege führen. So das Oberhaupt der Islamischen Republik Iran, Khamenei, am 18.06.2025. Der allmächtige Gott wird der iranischen Nation, der Wahrheit und der Seite, die im Recht ist, ganz sicher den Sieg schenken. So Gott will. US-Präsident Trump am 21.06.2025. Ich möchte allen danken, besonders Gott. Und wir lieben unsere großartigen Streitkräfte. Schütze sie. Gott segne den Nahen Osten, Gott segne Israel und Gott segne Amerika. Auch der israelische Ministerpräsident Netanyahu will nicht auf ihn verzichten. Am 22.06.2025. Gott segne Amerika, Gott segne Israel. Und möge Gott unser unerschütterliches Bündnis, unseren unerschütterlichen Glauben segnen. Wenn es keinen Gott gäbe, müsste man ihn erfinden. So Voltaire. Bloß um ihm eins in die Fresse zu hauen. Kontert wütend, polemisch, mit existenzialistischem Gestus, der Schriftsteller Heiner Kippert. Gott wird gebraucht als Projektionsfläche, um jemanden für das eigene Elend, für das Übel in der Welt anklagen und die Menschen und sich selbst entlasten zu können. Das hilft, eigenes Leid, Ungerechtigkeiten, Kriege, Völkermorde, Unglücke durch Naturkatastrophen auszuhalten. Andererseits, wenn es keinen Gott gäbe, müsste man ihn erfinden. Um es in der Welt aushalten zu können und ihr Frieden und Menschlichkeit entgegensetzen zu können. Gott und der Glaube an ihn stabilisiert. Seelisch, weiß Eugen Drewermann. Ich finde, dass alleine im Vertrauen auf eine absolute Person im Hintergrund unseres Daseins Frieden möglich ist. Das ist der ganze Sinn der Bergpredigt. Dann musst du statt Angst Vertrauen haben. In Güte, in Liebe, in Geduld, in Akzeptanz. Und das alles im Absoluten. Eugen Drewermann, ein kirchenkritischer Theologe und Psychoanalytiker, ist sich sicher, der Mensch muss anders über Gott denken. Ganz anders. Man kann sich nicht nach Gott erkundigen, wie man sich Gedanken macht über die Existenz des Einhorns oder irgendeines Tiefseekraken. Wenn es keinen Gott gäbe. Existiert er? Ja? Nein? Vielleicht? Und wenn ja, wie viele? Und warum? Wenn nicht, warum nicht? Alles falsche Fragen, meint Eugen Drewermann. Gott ist die Grundlage unserer gesamten Existenz. Danach kann man nicht fragen wie nach irgendeinem beliebigen Gegenstand. Davon muss man leben. Und entsprechend ist schon die Fragestellung selber Ausdruck unseres eigenen Existenzverständnisses. Zwei Billionen Galaxien, jeweils mit 300 Milliarden Planeten. Einer davon die Erde. Entstanden vor 13,8 Milliarden Jahren. So viele Planeten im Universum wie Sandkörner auf der Erde, wissen Astronomen. Auf einem davon, der Erde, leben mehr als 8 Milliarden Menschen. Und viele halten sich für den Mittelpunkt des Universums. Und einige meinen, der Schöpfergott beehre jeden Einzelnen mit seiner Aufmerksamkeit. Die Natur bringt ihn hervor und nimmt ihn zurück, ohne jedwedes Bedauern. Sie braucht ihn nicht, im Gegenteil. Man kann als Naturbetrachter den Eindruck haben, die Menschen seien ein Ballast für die Welt. Gott soll die Menschen geschaffen haben und dabei noch mich, mich persönlich im Auge behalten, auf Gebete hören, Wünsche erfüllen, für eine nette postmortale Existenz sorgen. Im Himmel? Im Paradies? Falsche Fragen, meint Eugen Drewermann. Es gibt keinen Menschen, der nicht auf die Welt käme mit dem Bedürfnis, akzeptiert zu sein, gemocht zu werden, der auf der Suche ist nach einem hinreichenden Grund dafür, dass er überhaupt existiert. Dann schaut er sich um in der Natur und findet mit Fortschritt der Wissenschaft, wie gleichgültig er ist. Dass die Natur relativ gut funktioniert, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Naturgesetze, Geburt und Sterben und so weiter. Und dass es uns gibt, die Menschen, war lange Zeit ein Argument dafür, dass es einen Schöpfergott geben muss. Das kann kein kosmischer, kein evolutionsbiologischer Zufall sein. Es muss eine schöpferische Intelligenz geben. Noch heute argumentieren Kreationisten in diesem Sinne. Wissenschaftler sind erstaunt, wie genau die Naturkonstanten des Universums darauf abgestimmt sind, dass das Leben auf unserem Planeten existieren kann. So, als wäre der riesige Kosmos dafür gemacht, dass unser Planet belegt sei. So ein Zitat der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, Wissenschaft in einer geschaffenen Welt. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Es ist die Vorstellung, dass es einen Gott gibt, einen unendlichen Geist, der allmächtig ist, allgütig ist und Schöpfer dieser Welt. Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein. Standardtheismus ist ein etwas monströs klingendes Fachwort, meint aber etwas, was wir alle kennen. Schaffend, allmächtig, allgütig, ewig, eingreifend. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen. Gesagt, getan. Gott sah, dass es gut war. Und diese Vorstellung ist Kern der uns vertrautesten Religionen, der drei abrahamitischen Religionen, des Judentums, des Christentums und des Islams und einiger weiterer Religionen. Auf einen Schöpfer konnten die Menschen nicht verzichten, so Winfried Schröder. Erklärt er doch, weshalb überhaupt etwas existiert. Es gibt zahlreiche Schöpfungsmythen und so auch den jüdisch-christlich-islamischen. Sie erfanden Gott, weil sie, fantasielos und einfältig, sich eine Welt ohne Produzent und Aufsichtspersonal nicht vorstellen konnten. Resümierten Spötter. Es ist ja so, der Standardtheismus sieht sich einem einfachen, aber fatalen Einwand ausgesetzt. Nicht nur einem. Zunächst einmal, warum sollte Gott, vorausgesetzt es gibt ihn, eine Welt erschaffen? Und wenn ja, warum keine bessere? Lasst uns Menschen machen. Und dann auch noch das. Und Gott schuf den Menschen. Gott schuf also den Menschen. Warum hat er das den Menschen nicht erspart? Vielleicht ist er doch nicht verantwortlich dafür. Vielleicht war es jemand anderes. Dazu später. Siehe, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf. Alsdann setzte er sich auf den Thron. Koran, Sure 7, Vers 54. Warum schuf Gott überhaupt? Warum blieb er nicht untätig auf seinem Thron sitzen oder amüsierte sich anderweitig? Er ist's, der für euch alles auf Erden erschuf. Sure 2, Vers 29. Warum hat er für uns nichts Besseres zustande gebracht? Die Welt, die dieser Gott geschaffen hat, ist nun wirklich nicht gut. Ein allmächtiger Gott hätte eine Welt schaffen können, die nicht voll von Übeln ist. Das ist ein Einwand von Atheisten, von Standard-Atheisten. Sie meinen, diesen Standard-Gott kann es nicht geben. Wenn es ihn gäbe, hätte er es besser hingekriegt. Und wir sahen, dass es gut war. Und dann noch diese Selbstgefälligkeit. Und der himmlische Chor feierte das Ende des 6. Tages mit lautem Gesang. Warum hat er es nicht einfach gelassen, die Sache mit der Schöpfung? Dann wäre einfach nichts gewesen. Noch nicht einmal das. Der Philosoph Ludger Lütkehaus beklagt die Nichtsvergessenheit der westlichen Gesellschaften und der abendländischen Philosophie und erzählt dazu eine Geschichte. So ähnlich wie die folgende. Prolog im Himmel. Äonen hatte er schon vor sich hingethront. Doch als Gott an diesem trüben Novembertag seinen Morgenkaffee trank, wurde es ihm schlagartig klar. So konnte es nicht weitergehen. Von niemandem gekannt, von niemandem geliebt, einsam und gelangweilt dahin zu vegetieren. In den Ohren nichts als unendliche Stille, Vor Augen das dunkle, ewige, immer gleiche Nichts. Das war selbst für einen allmächtigen und allgütigen Gott auf die Dauer nicht auszuhalten. Er langweilte sich und immer weiter versank er in Schwermut. Mein Gott, was sollen wir tun? Gott grübelte. Ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und jeder Tag ist wie der andere. Diese endlose Öde. Doch eines Tages sprang er so abrupt auf, dass der kalt gewordene Kaffee in seiner Tasse überschwappte. Wir werden uns ein Universum schaffen. Hübsche, farbige, um sich drehende, kugelförmige Planeten mit netten dekorativen Ausgestaltungen. Am Rande einer Galaxie vielleicht ein kleines Schmuckstück. Erde sollte es heißen. Schroffe Berge, wilde Küsten, mäandernde Flüsse, gelbe Sandwüsten, blaue Meere, idyllische Inseln. Besonders freute er sich über die Idee, zackige, zerklüftete Fjorde in Norwegen zu erschaffen. Zu dieser Vorgeschichte der Schöpfung haben uns angeregt Günther Anders, kosmologische Humoresken, und Lüttger Lüttgehaus, Nichts. Und ein bisschen auch Per Anhalter durch die Galaxis. Lasst uns ein Universum schaffen. Warum beließ es Gott nicht einfach beim Nichts? Warum dieser göttliche Produktivitätswahn? Warum tut Gott nicht einfach nichts? Und Gott schuf große Walfische. Ewig, allmächtig, allgütig. Schöpfer. Gottes Beweise sind in großer Zahl entwickelt worden. Derjenige Beweis aber, der die größte Überzeugungskraft besaß, war der Beweis aus den zweckmäßigen Strukturen in der Welt. Also das, was man heute das Argument from Design oder das Intelligent Design Argument nennt. Dieses Argument ist von der Antike über das Mittelalter bis in die frühe Neuzeit weithin akzeptiert worden. Großer Gott, wir loben dich. Heutige Schöpfungsgläubige. Es gibt noch eine ganze Menge davon. Hier, in islamischen Ländern, aber vor allem in den USA. Also, sie glauben noch heute an einen göttlichen Designer. Früher war das verständlich. Da war der Atheismus eine gar nicht zur Verfügung stehende theoretische Option. Weil es für die Existenz der Welt und für die eigene keine besseren Gründe gab als theistische. Wir finden dann in der Philosophie ebenfalls diesen Satz, diese Idee, dass Gott nicht existiert, etwa bei Platon. Aber es ist immer in der Philosophie eine Idee, von der unmittelbar klar ist, sie ist das Abwegigste, was man denken kann. Es gab allerdings Philosophen, die sich darüber lustig machten, wie sich die Menschen ihre Götter vorstellten. Einer von ihnen war der Vorsokratiker Xenophanes im 6. vorchristlichen Jahrhundert. Die Menschen, so der Vorwurf, entwickeln ihre Vorstellungen von den Göttern in ihrer eigenen, beschränkten Lebensrealität. Sie schufen sich menschenähnliche, anthropomorphe Götter. Sterbliche Menschen vermeinen, die Götter würden geboren, wären wie wir von Gestalt, Gewandung und Sprache. Könnten Tiere malen, so Xenophanes? So würden die Tiere Götter nach ihrem Bilde schaffen. Die Götter der Pferde wären wie Pferde. Die Götter der Ochsen wie Ochsen. Ähnlich argumentierte im 19. Jahrhundert Ludwig Feuerbach. Doch anders als der Atheist Feuerbach zog Xenophanes daraus nicht den Schluss, die Götter existierten nicht und entstammten der irregeleiteten menschlichen Fantasie. Er kritisierte nur die falschen Vorstellungen über sie. Schlaue Menschen erfinden die Götter. Um die dumme Masse abzulenken, zu betrügen und fügsam zu machen. Diesen herrschaftskritischen Gedanken formulierte der Sophist Kritias, ein griechischer Philosoph der Antike. Auch dieser religionskritische Gedanke taucht in den Jahrhunderten später immer wieder auf. Ob Kritias ein Atheist war, ist nicht bekannt. Ob Sokrates einer war, ebenso wenig. Obwohl man ihn wegen Asebie, wegen Gottlosigkeit zum Tode verurteilte. Sokrates sprach von seinem Daimonion, übersetzt Gottchen. Eine Instanz in seinem Innern, die sich in heiklen Situationen zuverlässig bei ihm meldet. Eine Stimme nämlich, welche jedes Mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will. Sokrates nennt es auch das Göttliche. Auch andere Philosophen im alten Griechenland bezichtigte man der Gottlosigkeit. Doch ging es dabei eher um nonkonformes Verhalten. Im antiken Griechenland gab es keine Theologie und keine kirchenähnliche Instanz, die Unglauben sanktionieren konnte. Es gibt eine Reihe von Büchern, in denen kann man lesen. Es gab den Atheismus in der Antike. Epikur zum Beispiel war ein Atheist. Das ist nachweislich nicht der Fall. Wenn man die überlieferten Schriften Epikurs liest, sehen wir, Epikur hatte Argumente dafür, dass Götter existieren. Betrachte die Gottheit als ein unvergängliches und glückliches Wesen und lege ihr keine Eigenschaft bei, die ihrer Unvergänglichkeit fremd und mit ihrer Glückseligkeit unvereinbar ist. Götter existieren. Gewinnen wir doch von ihnen eine evidente Erkenntnis. Aber so, wie sie sich die Menge vorstellt, existieren sie nicht. Ein Philosoph des Hedonismus, Epikur, schickte die Götter in Rente, schob sie ab in ein Jenseits, das mit dem schnöden Diesseits nichts mehr zu schaffen hat. Fern von unseren Dingen, getrennt und weit abgeschieden, denn von jeglichem Schmerz befreit. Befreit von Gefahren, selber durch eigene Macht vermögend, nicht unserer bedürftig. So der Epikureer Lukrez. Die Götter strafen nicht, belohnen nicht. Gebete sind zwecklos, Bitten um Hilfe ebenso. Und mit der Erschaffung der Welt haben Götter nicht das Geringste zu schaffen. Es ist klar, alles entsteht, ohne dass sich die Götter bemühten. Aber Lukrez' Götter waren ja auch glücklich. Sie genügten sich selbst, langweilten sich nicht, hätten keinerlei Ambitionen, irgendetwas zu tun, versicherte Lukrez. Und die Philosophie, der erfolgte, interessierte sich eher für die Menschen, dafür, wie ein gutes Leben aussehen konnte, als für die Götter. Lasst uns ein Universum schaffen. Wir sind wieder zurück bei den kosmologischen Grotesken, beim unglücklich sich langweilenden Gott, der sich überlegt, ob er nicht schöpferisch werden soll. Zunächst war Gott noch euphorisch, voller Energie und Tatendrang. Er stürmte im Himmel auf und ab. Ein Universum mit bunten Planeten. Alles dreht sich. Die Erde um die Sonne, der Mond um die Erde. 2 Billionen Galaxien. Jede mit 300 Milliarden Planeten. Er dachte an den Planeten, den er ganz besonders sorgfältig schaffen wollte. Die Erde. Wale, Elefanten, Grottenolme, Menschen, Mann, Frau, divers, Schwarze, Grüne, Gelbe, Weiße. Oh Gott, oh Gott. Dann sank Gott in seinen Lieblingssessel. Langsam stieg der Trübsinn wieder in ihm auf. Schwermut erfüllte sein Gemüt. Traurigkeit verdunkelte sein gütiges Herz. Nein, Menschen? Und er öffnete die erste Flasche. Der himmlische Wein floss sanft in sein Inneres. Er füllte ihn aus, gab ihm Wärme, schenkte Trost. Gott verharrte, zauderte. Ein Universum schaffen mit blauen Meeren, grünen Inseln, gelben Wüsten. Irgendwann öffnete er die zweite Flasche. Wale, Elefanten, Grottenolme. Wale, Elefanten, Grottenolme. Dann schlief er ein und er schlief tief und fest. Ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Plötzlich schreckte er auf. Menschen! Er hatte geträumt. Einen teuflischen Traum. Die Fjorde gefielen ihm immer noch. Auch die vielen bunten Blumen, richtig nett. Doch die Menschen, sie waren ekelhaft. Statt ihn zu lieben und zu preisen, wie es sich für brave Geschöpfe gehörte, ignorierten sie ihn. Sie brachten sich gegenseitig um und vermüllten seinen Planeten. Schlimmer noch, sie machten am Ende ihn, ihren göttlichen Schöpfer, noch verantwortlich für ihr Unglück. Und das sogar mit einer gewissen Berechtigung. Es ist ja so, der Standardtheismus sieht sich einem einfachen, aber fatalen Einwand ausgesetzt. Die Welt, die dieser Gott geschaffen hat, ist nun wirklich nicht gut. Sie ist voll von Übeln. Winfried Schröder spricht die Theodizee-Frage an. Die Rechtfertigung eines allgütigen und allmächtigen Gottes in Anbetracht des Übels in der Welt. Dass ein allmächtiger Schöpfer dieser üblen Welt gleichzeitig gütig ist, sogar die Menschen liebt, das ist ein theologisches und philosophisches Problem. Leibniz, ein guter Christ und philosophischer Optimist, versuchte sich daran. Im Anschluss an den Dreißigjährigen Krieg, der die Bevölkerung großer Teile Europas dezimierte, Morde, Kriege, Vergewaltigungen, Hunger, Seuchen, behauptet Leibniz, dass das Universum alle Wünsche der Weisesten übertrifft und dass es unmöglich ist, die Welt besser zu machen, als sie ist. Und zwar nicht nur in Bezug auf das allgemeine Ganze, sondern auch und besonders für uns selbst, wenn wir dem Urheber des Ganzen in gebührender Weise ergeben sind. Die Kirche war Leibniz dafür dankbar, die politisch Herrschenden ebenso. Diese Rechtfertigung von Welt und Gesellschaft ist gleichzeitig eine Rechtfertigung Gottes. Theodizee im Jargon der Philosophen. Die Welt ist die beste aller Welten. Es ist erwiesen, dass die Dinge nicht anders sein können, als sie sind. Bemerken Sie bitte, dass die Nasen geschaffen wurden, um Brillen zu tragen. So haben wir denn auch Brillen. Und da die Schweine zum Essen gemacht sind, haben wir das ganze Jahr hindurch Schweinendes. Dieser Standpunkt wird in dem Roman von Voltaire von einem deutschen Philosophen, von Dr. Pangloss, der den Namen der Schwätzer hat, vertreten. Er redet alles schön, ihn kann nichts mehr abbringen von dieser Meinung, alles sei in Ordnung. Also der Schönredner, Dr. Pangloss. Der Theologieprofessor Bernhard Lang hat sich in seinem Buch Religion und Literatur in drei Jahrtausenden auch mit Voltaires Candide befasst. Pangloss vertritt die Theodizee von Leibniz. Der Held des Romans, Candide, durchreist die beste aller möglichen Welten. Hier sahen von Schüssen durchbohrte Greise zu, wie ihre niedergemachten Frauen starben. Dort taten aufgeschlitzte junge Mädchen, die zuvor die natürlichen Bedürfnisse einiger Helden befriedigt hatten, den letzten Seufzer. Hirn war neben abgehackten Armen und Beinen über den Boden verspritzt. Naturkatastrophen wie das Erdbeben von Lissabon. Metzeleien, Glaubensfanatismus, Sklaverei. Nichts bleibt ausgespart und Pangloss bleibt dabei. Nichts könnte besser sein. Wenn dies die beste aller möglichen Welten ist, wie müssen erst die anderen sein? Fragte sich Candide, bevor er nach Eldorado kommt, einem utopischen Land, abgeschlossen irgendwo in Südamerika. Hier werden die Menschen uralt, arbeiten freudig, sind tolerant und freundlich. Es gibt eine Religion, erklärt ein 172 Jahre alter Mann. Die Religion aller Menschen. Wir verehren Gott vom Abend bis zum Morgen. Wir beten nicht. Wir haben nichts von ihm zu verlangen. Er hat uns alles gegeben, dessen wir bedürfen. Wie? Ihr habt keine Mönche, die lehren, disputieren, regieren, intrigieren und die Leute verbrennen, die nicht ihrer Ansicht sind? Das Eldorado ist ein Land, das keine religiösen Dogmen und Institutionen kennt, jedoch Gott verehrt. Das Eldorado bleibt eine idealisierte, märchenhafte Fassung des Gartens, in dem sich am Ende der Erzählung Candide und seine Reisebegleiter und Freunde zu einer Lebensgemeinschaft versammeln. Pangloss, der optimistische Schwätzer, vertritt in der Theodizee-Frage die Position von Leibniz. Die dritte Meinung ist natürlich die Voltaires. Die zweite Position verschieben wir aus pragmatischen Gründen. Die dritte. Die im Hintergrund bleibt, aber immer deutlicher im Laufe des Romans zum Ausdruck kommt. Eine pragmatische Auffassung, die Welt ist eben so, wie sie ist. Und hier fällt auch das berühmte, oft zitierte Wort. Wohl gesprochen. Aber wir haben in unserem Garten zu arbeiten. Die dritte Position vertritt Martin. Ich muss gestehen, wenn ich diese Erdkugel betrachte, muss ich annehmen, Gott habe es irgendeinem bösartigen Wesen überlassen. Dieser Dr. Martin meint, die Welt sei von einem bösen Geist erschaffen worden. Oder falls das nicht zutrifft, zumindest heute sei die Welt in der Hand eines bösen Gottes, der die Menschheit quält und quält. Und dann kann so etwas wie das Erdbeben von Lissabon passieren. Mit einem Wort, ich habe so viel gesehen, so viel durchgemacht, dass ich manichär geworden bin. Diese Einstellung von Dr. Martin ist bereits alt und gehört zur Ketzergeschichte des Christentums. Ein Gedanke, der bei Manichäern wie Gnostikern auftaucht und auf den in den letzten Jahren wieder Philosophen aufmerksam wurden. Aber zu welchem Zweck wurde denn eigentlich diese Welt gemacht? Fragte Candide. Martin antwortete: Um uns zur Raserei zu bringen. Also haben verschiedene Theologen, Philosophen Non-Standard-Versionen des Theismus entwickelt, die dann sagen, Gott ist mächtig, aber nicht allmächtig. Um auf diese Weise, mit diesem Trick, so würde ich sagen, dem recht simplen Trick, dem Einwand zuvorzukommen, dass Gott belangt werden kann für die Zulassung des Bösen in der Welt. Er ist zwar gütig und weise, hat aber mit dieser Welt nichts oder nur sehr, sehr wenig zu schaffen. Einmal war es, da war nichts. Nicht einmal das Nichts war da, sondern einfach überhaupt nichts. Als also nichts da war, da wollte der nicht seiende Gott nicht auf geistige, nicht auf sinnliche Weise, ohne Wollen, ohne Entschluss, ohne eine Regung, ohne ein Begehren, einen Kosmos schaffen. Eigentlich gibt es ihn gar nicht, den Gott des Gnostikers Basilides. Und für den Kosmos ist er schon gar nicht verantwortlich. Irgendwie entstand der Kosmos und aus dem Kosmos entstand wieder ein Kosmos und aus diesem Kosmos wieder einer und so weiter. 365 Mal. Und immer weniger bleibt übrig vom nicht existierenden Gott, der den Kosmos nicht schaffen wollte. Er ist kaum existent. Die Gnostiker hielten es für eine Majestätsbeleidigung, einen guten Gott mit dieser Welt in allzu nahe Verbindung zu bringen. Die Gnosis könnte als transreligiöse Weltauffassung bezeichnet werden, die innerhalb und außerhalb des Christentums während der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung entstand und bis in die Moderne nachwirkt. Ihre hier pointiert resümierten Annahmen: Der Kosmos, die Erde, der Mensch entstammen einem Irrtum, einem Zufall, einem Unfall. Bestenfalls. Oder deutlicher: Der Kosmos, die Erde, der Mensch sind das Produkt eines Irren, eines Idioten, eines Wesens, das irgendwie mit einem winzigen Teil des Göttlichen in Berührung gekommen ist. Oder noch deutlicher: Die gesamte Schöpfung sei das Opfer eines bösen Demiurgen, eines bösen Schöpfergottes, des Teufels. In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten bildeten die Gnostiker eine ernsthafte Konkurrenz zu der sich formierenden christlichen Kirche. Deshalb rüsteten die sogenannten Kirchenväter gegen die Gnostiker auf, solange ihnen die Machtmittel noch nicht zur Verfügung standen. Nur ideologisch. Zu sagen, dass die Welt ein Erzeugnis von Bosheit und Unwissenheit ist, ist äußerste Blasphemie. Man muss die Gnostiker lehren, dass eine göttliche Vorsehung die Welt geschaffen hat, nicht ein böser Demiurg. Die Kirchenoberen legten also ihren Standardtheismus fest. Gott liebt die Menschen, ist allmächtig, aber trotz Allmacht nicht für das Übel in der Welt verantwortlich zu machen. Kurzum, die Christen entschieden sich für die absurde Lösung des Problems, wie Tertullian. Credo quia absurdum est. Ich glaube, weil es unsinnig ist. Die Gnostiker glaubten weniger und dachten konsequenter. Sie waren sich sicher, weder der Schöpfergott noch seine Schöpfung taugten etwas und auch die Menschen seien merkwürdige Fehlkonstruktionen. In ihnen verberge sich allerdings ein Funken Göttlichkeit. Dieser, so die naheliegende Interpretation, führt gelegentlich zu einem Gefühl einer Weltfremdheit, zu einer existenziellen Irritation. Hier gehöre ich nicht hin. Ich bin im falschen Film. Lasst mich hier raus. Was soll ich hier? Ich gehöre woanders hin. Die Gnostiker gründeten keine Kirche und formulierten auch keine einheitliche Glaubenslehre. Texte von ihnen fand ein Bauer zufällig im ägyptischen Nag Hammadi im Jahre 1946. In Krügen mit Texten, die mehr als 1600 Jahre alt waren. Eine ganze Bibliothek. Eine Sensation. Nag Hammadi steht für den Einbruch von skandalösen und doch plausiblen Gegenwahrheiten ins abendländische Gedächtnis. Schwärmt der Philosoph Peter Sloterdijk. Geheimpapiere des Weltgeistes. Versteckt vor den Drohungen der christlichen Zensur. Eine Flaschenpost im Wüstensand. Mit der Botschaft, dass Gott, der gute Gott, nicht länger für die Übel in der Welt verantwortlich ist. Der gute Gott ist nicht allmächtig. Der Schöpfergott ist nicht gut, seine Schöpfung nicht, der Mensch schon gar nicht. Die Theodizee-Frage, die Rechtfertigung Gottes in Anbetracht der Übel in der Welt, ist vom Tisch. Der Schöpfergott ist exkommuniziert. Der gute Gott hat sich gerettet in eine nahezu unerreichbare Transzendenz. Gott ist das ganz andere, das, was die Welt nicht ist. Gott ist gerettet um den Preis einer Ablehnung der Welt. Die panlogistische oder pantheistische Illusion der Antike ist zerbrochen. So Hans Jonas in seinem Standardwerk Gnosis und spätantiker Geist. Es ist die Anstrengung nicht wert, die Welt zu erkennen. Es lohnt sich nicht, die Gesellschaft zu verbessern, die Menschen aufzuklären. Die Welt als Fülle des Schlechten ist nur radikal zu verneinen. Die gnostische Differenz schafft eine neue Sprache der Unzufriedenheit mit der Welt. Sie löst dem stummen Geist der Unzufriedenheit die Zunge. Die Gegenwahrheit zur Schöpfung und seinem Schöpfer, von der Peter Sloterdijk spricht, entwickelt im Laufe der Jahrhunderte hinweg eine unter- und hintergründige Kreativität. Die gnostische Therapie heilt durch die Integrität des Nichts. Das Nichts aber ist das Anonym des Menschen, schreibt der Philosoph Sloterdijk. Gott ist abwesend. Die uns von wem auch immer vorgesetzte Welt taugt nichts. Bereits der ins unerreichbare Jenseits gerückte gute Gott der frühen Gnostiker ist nicht verantwortlich zu machen für diese Welt. Er entspricht nicht dem Standardtheismus, ist nicht allmächtig, allgütig, allweise. Der im besten Falle unzulängliche, im schlechtesten Falle teuflische Schöpfergott der Gnostiker ist es ebenso wenig. Dennoch meinen Gnosis-Adaptionen des 20. Jahrhunderts: Der böse Gott ist der nützlichste Gott, der je war. So der Philosoph Émile Michel Cioran. Hätten wir ihn nicht zur Hand, wohin würde unsere Galle rinnen? Jedweder Hass wendet sich letztlich gegen ihn. Nicht gegen uns selbst, gegen uns Menschen. Da es Gott nicht gibt, müsste man ihn erfinden. Bloß um ihm eins in die Fresse zu hauen. Um noch einmal Heiner Kippert zu bemühen. Ciorans schwarze Gnosis nutzt diese Entlastung. Gnosis bleibt Erkenntnis oder Erleuchtung, allerdings eine negative, desillusionierende. Nicht geboren werden ist unbestreitbar der beste Weg. Leider steht er niemandem zu Gebot. Die Welt sei Täuschung, meint Cioran. Nach einem Lebenssinn zu suchen sei masochistisch, Hoffnung folglich Selbstbetrug. Die schwarze Gnosis hat den Standardtheismus aufgegeben, ohne sich dem Standardatheismus zuzuwenden. Die Kirche hatte die Gnostiker ausgespien, schrieb Cioran zum Christentum. Ob sie nunmehr schlau genug sein wird, um sich ihre Thesen anzueignen und barmherzig genug, um den Schöpfer ins Rampenlicht zu stellen, um ihn endlich zu exkommunizieren? Eine andere Philosophie, die in der Antike entstand und sich bis in die Renaissance und darüber hinaus retten konnte, exkommunizierte den Schöpfergott nicht, machte aus ihm eine unpersönliche geistige Schöpferkraft. Im Anschluss an Platon entwickelte diesen Gedanken Plotin. Er lebte im 3. Jahrhundert. Er nannte dieses Schöpfungsprinzip Gott, Geist, Seele. Die Seele ist es, die alle Lebewesen geschaffen hat und ihnen Leben einhauchte. Sie ist es, die unseren gewaltigen Kosmos geschaffen hat und in bestimmter Ordnung kreisen lässt. Sie tut alles als eine Wesenheit, die verschieden ist von den Dingen, die sie formt, die sie bewegt und lebendig macht. Vorstellbar ist das Wirken dieses schöpferischen Prinzips wie eine Art Brunnenpyramide, bei der von oben herab über verschiedene Stufen das Wasser herabströmt und dabei in die Breite fließt. Das Wasser, um im Bild zu bleiben, ist das Gute, Göttliche. Es verteilt sich von oben nach unten, bleibt aber, das klingt paradox, das Eine. Aus diesem Einen an der Spitze der Pyramide entsteht dann die Vielheit in mehreren Stufen. Der argumentative Vorteil dieser Konstruktion: God's a ring, God's a ring. Als strafende, aktiv ins Weltgeschehen eingreifende Person ist diese schöpferisch entlassen. Gebete zwecklos. Jüngstes Gericht nicht vorgesehen. Gott für den Schlamassel hienieden verantwortlich machen, sinnlos. Teufel als Bösewicht überflüssig. In der Seinspyramide steht das Eine, das Göttliche ganz oben. Die Materie gleichsam ganz unten. In ihr das Eine nur noch sehr verdünnt, in homöopathischen Dosen vorhanden. Insofern gilt es einigen Interpreten auch als das Übel. Es ist ein Einheitsdenken ohne eingreifenden Gott, ohne persönlichen Schöpfer, das in der Renaissance positiv aufgeladen wird. God's a ring, God's a ring. Einige Philosophen, meistens aus Kirchen und Klöstern davongelaufene Theologen, geschult an der Philosophie Aristoteles, Platons, Ciceros und Plotins, äußerten diskret erste Zweifel am Wunderglauben der Bibel, am Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Aristoteles zum Beispiel sagte, wer die Existenz eines göttlichen Prinzips oder von Göttern leugnet, verdient eine Antwort nicht in Form von Argumenten, sondern in Form von Prügeln zu bekommen. Cicero meinte, kein Volk auf dieser Erde, selbst unter den Barbaren, sei so wild und dumm, dass es nicht wüsste, dass es Götter gibt. Der Philosoph Winfried Schröder betont immer wieder, dass Argumentationen, die einen Schöpfergott in Frage stellten, schwierig waren. Zunächst einmal, weil es keine plausible Alternative gab. Eine wissenschaftliche Kosmologie existierte nicht und Zweifeln an göttlicher Urheberschaft begegneten die Kirchen mit Repressionen. Man hatte gute Gründe anzunehmen, dass die Welt mit ihren Ordnungsstrukturen das Produkt einer schöpferischen Intelligenz ist, die man Gott nennen kann, dass die Welt nicht dem Zufall entsprungen ist. Und also war der Atheismus eine gar nicht zur Verfügung stehende theoretische Option. Kritik setzte an anderen Glaubensgewissheiten an. Um 1500 behauptete Pietro Pomponazzi in seiner Abhandlung von der Unsterblichkeit der Seele, dass diese nicht bewiesen werden, dass man allenfalls an sie glauben könne. Pomponazzi stellte fest, dass freier Wille und göttliche Vorsehung, göttliche Prädestination sich ausschlössen. Versicherte aber wiederholt, skeptisches Nachfragen der Philosophen auf der einen Seite, Religion auf der anderen. Vernunft auf der einen, Glauben auf der anderen Seite müsse man als strikt getrennte Bereiche verstehen. Jeder Bereich habe seine Berechtigung. Dieser merkwürdigen, damals aber teilweise akzeptierten Strategie folgte später auch Giordano Bruno. Von Skepsis infizierte Mönche, wie 1555 der Mönch Giulio Basalou, versicherten weniger vorsichtig, dass mit dem leiblichen Tod auch die Seele stirbt. Und dass alle Religionen nur eine Erfindung der Menschen sind, um ihre Nächsten zu einem ehrbaren Leben zu lenken. Mit seinem Leben und zuvor mit dem Entfernen seiner Zunge bezahlte im Jahre 1619 ein anderer Priester seine kritische Haltung. In seinen Vorlesungen bemühte er sich um eine entlastende Strategie. Zuerst trug er detailliert und sorgfältig seine vernunftbegründeten Zweifel an Wundern, Unsterblichkeit der Seele, an der Existenz eines Gottes vor. Zum Abschluss distanziert er sich lapidar vom zuvor Dargelegten. Lassen wir die zahllosen Einwände beiseite, die man gegen ein derart vernunftwidriges System vorbringen könnte. Die mit ihm sympathisierenden Zuhörer seiner Ausführungen wussten um diese notwendige Camouflage. Die Geistlichkeit auch. In seinen Werken zeigte sich Lucilio Vanini teilweise offener. Die Menschen haben die Götter erschaffen, nicht umgekehrt. Oder? Die Seele ist nichts anderes als das Blut, das durch das Herz fließt. Vanini gilt als Vorläufer des Pantheismus und eines pantheistischen Naturalismus. Die Natur ist Gott und Gott ist die Natur. Vanini wurde in Toulouse 1619 hingerichtet, wegen Atheismus. Bevor man ihn verbrannte, ließ die Inquisition seine Zunge entfernen. Etwa 150 Jahre später vermuteten Radikalaufklärer, er könne der Autor einer höchst gefährlichen Schrift gewesen sein. Sie trug den Titel Die drei Betrüger. Gemeint sind damit Moses, Jesus, Mohammed. Dazu später. Lasst uns ein Universum schaffen. Wir sind wieder zurück in den kosmologischen Grotesken à la Günther Anders und Ludger Lütkehaus. Wir erinnern, Gottes Euphorie hatte sich nach seinem Albtraum einer von ihm erschaffenen Welt merklich abgekühlt. Seine Lust, produktiv und schöpferisch zu werden, ebenso. Meere, Berge, Fjorde, Grottenolme, alles wunderbar. Doch diese Menschen, sie fanden nicht sein Wohlgefallen. Gott sei Dank. Nur ein Traum. Gott lehnte sich zurück und trank auf den Schreck noch ein Glas. Schlagartig wurde ihm klar: Keine Schöpfung. Niemals. Eine hübsche Engelin kam vorbei. Verständnisvoll schüttelte sie sanft den Kopf über den Weinkonsum Gottes und fragte, ob er nicht sein Schläfchen mit ihr angenehmer fortsetzen wolle. Gott hielt das für eine gute Idee. Mein Gott. Beinahe hätte ich einen riesigen Fehler gemacht. Irgendwer ist immer der Böse im Land und dann kann man als Guter und die Augen voll Sand in die heiligen Kriege ziehen. Mit diesem Akte veröffentlichen, verkünden, sprechen aus und fällen wir das Urteil gegen den Bruder Giordano Bruno und erklären ihn als einen verstockten und hartnäckigen Heretiker. O heilige Eseligkeit, heilige Ignoranz, heilige Blödheit und devote Gemütsart. Seine Ideen über das Christentum als Eselei, als Dummheit, als beklagenswerte Selbstentmachtung des Menschen, der seinen Verstand ausschaltet, die sind schon sehr eindeutig. Unbußfertiger, hartnäckiger und widerspenstiger Ketzer. Dann kann man das Gute und die Augen voll Sand in die heiligen Kriege ziehen. Das ist das, was ich glaube, dass Brunos Denken auszeichnet. Diese Frechheit und diesen unbedingten Willen, seine Kritik auch zu äußern und da nicht nachzulassen. Bericht der römischen Zeitung Avisi di Roma. Der abscheuliche Dominikanerbruder Giordano Bruno aus Nola wurde am 17. Februar 1600 auf dem Campo di Fiori bei lebendigem Leibe verbrannt. Als sie Giordano Bruno verbrannten, sandte sein Gott keine Blitze gegen das Unrecht. Munter flackerte das Feuer. Der Pöbel musste manchmal husten, zwischen zwei Lachen, so qualmte Giordano. Die europäische Geschichte ist immer extrem vielschichtig, komplex, heterogen. Es gibt zu jedem Trend Gegentrends, gegenläufige Bewegungen. Bruno verkörpert diese Gegenläufigkeit, diesen absoluten Freiheitsdrang zu denken, zu schreiben und zu publizieren wie niemand anders. Volker Reinhardt ist Historiker, Renaissance-Experte. Er schrieb eine Biografie über Giordano Bruno nach erst vor kurzem in Archiven gefundenen Dokumenten. Mich interessieren intellektuelle Extremisten. Weiterhin verdammen wir, verwerfen wir und verbieten wir alle deine Bücher und Schriften als ketzerisch. Das Christentum ist für ihn eine besonders abstoßende, minderwertige, ekelerregende Erfindung, weil es die Großartigkeit der Natur abwertet, weil es die verschiedenen Formen des Lebens kleinredet. Natur ist lebendige Ganzheit. Und Bruno nimmt sie gänzlich unchristlich in den Blick. Er hat seine eigenen Vorstellungen vom Göttlichen. Gott ist das Unendliche im Unendlichen. Die Allgegenwart in allem. Nicht über dem Universum oder außerhalb desselben, sondern auf höchste Weise in allem anwesend, allem immanent. Wie die Einheit nicht außerhalb des Seienden oder über dem Seienden und die schaffende Natur nicht außerhalb der natürlichen Dinge ist. Und indem Bruno sagt, dass es viele Sonnen und Sonnensysteme gibt, dass die Sterne Sonnen sind, dass es um diese Sonne herum Planeten gibt, dass es unendlich viele Lebewesen in unserem Sonnensystem gibt, macht er aus der Zweigeteiltheit des mittelalterlichen Universums eine Einheit. Also nicht mehr irdische und göttliche Sphäre, sondern alles ist irdisch oder alles ist göttlich. Klaus Scherzinger beschäftigt sich mit Naturphilosophie, mit der von Giordano Bruno. Der Mensch, wie ihn Bruno meint, steht nicht außerhalb der Natur. Er ist ein Teil von ihr. Natur ist kein Material, nichts, was der Mensch sich untertan machen soll. Er kann sich nur mit und in ihr entwickeln. Wer die Unendlichkeit der Schöpfung leugnet, leugnet das Unendlichsein des schaffenden Vermögens. Dass der Kosmos ewig ist und unendlich, dass er in ständiger Bewegung ist, dass er viele Welten hervorbringt, auf denen andere Lebewesen existieren. Alles das öffnet neue Denkhorizonte. Und dieses eine und einzige göttlich-natürliche Sein, dieser Kosmos, ist lebendig wie ein großes Tier und in einer unentwegten Dynamik begriffen. Also dieses neue Denken über den Kosmos, das ist eine seiner großen Besonderheiten. Das Schöpferische ist das ewige Prinzip des Kosmos. Eine Haltung, die Pantheismus genannt wird. Einen persönlichen Schöpfergott gibt es bei Bruno nicht. Weder einen Guten noch einen Bösen, weder einen Allmächtigen noch einen Machtlosen. Küsst den Schwanz. Bruno, 1548 in der Nähe Neapels geboren, bereist, zum Priester geweiht, nach seinem Studium der Theologie und Philosophie zunächst italienische, dann andere europäische Länder. Immer auf der Flucht vor der Inquisition und anderen Anfeindungen. Die Kirche, so Bruno, ist eine korrupte Organisation mit einer wissenschafts- und rationalitätsfeindlichen Lehre und mit merkwürdigen Reliquienkulten. Dies ist der Schwanz des heiligen Esels. Nicht anfassen, küsst den Schwanz. Den Schwanz jenes Esels, auf dem Jesus nach Jerusalem geritten sein soll. O heiliges Eseltum, o heilige Ignoranz, o heilige Dummheit, heilige Frömmelei. Dir schafft die Seligkeit ein Eselschwanz. Doch Wissenschaft gilt dir als Teufelei. Er verspottet das Christentum in all seinen Erscheinungsformen. Kniet lieber hin und faltet fromm die Hände. Denn die Vernunft ist eine Satansdirne. Drum betet, dass euch Gott den Frieden sende. Der Sonderzweifel wohnt im frommen Eselshirne. Bruno provozierte mit seiner philosophischen Lehre, machte sich lustig über bornierte Kollegen, flüchtete von einer Stadt, von einer Universität zur nächsten, auf der Suche nach einem Ort, an dem er frei denken und publizieren konnte. Er muckt auf gegen die kirchliche und politische Ordnung in Genf, bekommt einen peinlichen Prozess an den Hals und muss die Stadt fluchtartig verlassen. Ich behaupte, dass das All unendlich ist, dass eine Unzahl von Weltkörpern existiert, Gestirne, Erden, Sonnen. Jeder Teil strebt unermüdlich von einem Zustand zum nächsten, strebt danach, die vielen Formungen, die die Materie annehmen kann, auch anzunehmen. Modern gesprochen könnte man sagen, alles, was ist, trägt das Programm des unendlich lebendigen Ganzen ganz in sich. Doch dieses Programm, so Klaus Scherzinger, hat keinen Zweck, kein Ziel, kein Ende. Es gibt nur einen immerwährenden Prozess der Umgestaltung. Der Mensch ist daran beteiligt, als bewusster Teil der Materie. Erkenntnis, Weisheit, Wahrheit, Einheit, Liebe sind ein und dasselbe. Stationen seines Lebens und Lehrens. Genf, Paris, London. Überall Rauswürfe, drohende Festnahmen, Tumulte. Aristoteles lehrt, Gott sei der erste Beweger und damit Schöpfer des Alls. Das ist falsch. Das All ist unerschaffen und unvergänglich. In Venedig bekam ihn endlich die Inquisition in ihre Fänge. In Rom setzte man seinen Prozess fort. Schrecklich, schrecklich! Und die Mönche der Demokratie wedeln Verzeihung heischend mit der Rute. Und siehe, der Freigeist geht um. Am 17. Februar 1600 wurde Giordano Bruno lebend verbrannt. Irgendwer ist immer der Böse im Land. Und dann kann man als Guter und die Augen vor Sand in die heiligen Kriege ziehen. Die Seele des Menschen ist dieselbe wie die der Fliegen, der Austern, der Pflanzen, überhaupt jeglichen beseelten Wesens. Denn es gibt keinen Körper, der nicht Anteil hätte an der Weltseele. Ein persönlicher Schöpfergott existiert nicht. Eine individuelle Seele. Undenkbar. Ein Gott verbirgtes Gut und Böse. Unsinn. Unsinn. Wie der Glaube an ein jüngstes Gericht. Der Glaube an eine individuelle postmortale Weiterexistenz. Eine Dummheit. Ebenso wie der Glaube an einen Himmel als Ort eines solchen Weiterlebens. Hey du, altes Rindvieh! Der Wächter begriff nicht sogleich, dass er gemeint war. Hey, mit dir rede ich, rief der junge Mann wieder. Der Wächter, der sich gerade mit einer Fliege beschäftigte, zerdrückte diese mit dem Finger und sagte: Was brüllst du hier so herum? Der junge Mann klopfte sich mit seinen gelben Handschuhen den Staub von der Hose und sagte mit delikater Stimme: Sagen Sie, Großväterchen, wie kommt man von hier in den Himmel? Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel. Wer in der Gnade Gottes stirbt und von allen Sünden und Sündenstrafen frei ist, kommt sofort nach dem Tode in den Himmel. So steht es im katholischen Schulkatechismus. Und so hat es die Kirche lange Zeit versprochen. Bereits die ketzerischen Theologen und Philosophen der Renaissance zweifelten daran. Auferstehung von den Toten, Renovierung ihrer Körper. Unmöglich. Jüngstes Gericht. Die Endabrechnung. Bestandteil aller abrahamitischen Religionen, von Judentum, Christentum, Islam, immer wieder in Frage gestellt seit der Renaissance. Ebenso die andere Variante der Unsterblichkeit. Weiterleben der Seelen im besseren Jenseits. Individuelle Seelen, die körperlos, himmlisch weiter existieren. Zweifel an der Lehre der Kirche blieben präsent. Die drei Betrüger. Jahrhundertelang sollte eine gotteslästerische Schrift mit diesem programmatischen Titel im intellektuellen Untergrund existiert haben. Moses, ein Betrüger. Jesus, ein Betrüger. Mohammed, ein Betrüger. Und alles, was sie gelehrt haben, sei nichts als Betrug und Volksverdummung. So diese geheimnisvolle Schrift. Die Religionsstifter haben aus Machtinteresse Gott erfunden. Sie haben aus Machtinteresse vorgeblich göttliche Offenbarungstexte, fabriziert. Torah, Bibel, Koran, alles Hirngespinste. Erfindungen, um die Menschen zu verdummen, zu vertrösten, um Macht über sie auszuüben. Diese Schriften über die drei Betrüger sind die bekanntesten und berühmtesten Texte der Radikalaufklärung überhaupt. Ein Buch, das es gab, bevor es geschrieben wurde. Genauer, es kursierten seit dem Mittelalter immer wieder Gerüchte um dieses schlimmste aller schlimmen Bücher mit jenen skandalösen Aussagen, die die Fundamente der damaligen Religion und Gesellschaft unterminieren. Es scheint mir zu sein, dass diese Legende, dass die drei Religionsstifter der großen Religionen Betrüger gewesen seien, fast wirkungsmächtiger und in gewisser Weise auch wichtiger war als die Schriften selber, die es dann gab. Der Historiker Martin Mulzo ist Experte für Klandestine, also für jene im Untergrund kursierende, verbotene, heimliche Literatur. Sie erschien anonym, oft handschriftlich und, wenn gedruckt, dann ohne Angabe von Verlag und Erscheinungsort. Wer sie verfasste, las oder verbreitete, landete im 17. und 18. Jahrhundert im Gefängnis und in der Zeit davor oft auf dem Scheiterhaufen. Da sich legal religionskritische, gottlose und radikal aufklärerische Erkenntnisse nicht veröffentlichen ließen, kursierten sie oder geheimnisvolle Geschichten um sie im Untergrund. Die nonkonformen Intellektuellen der Zeit waren auf der Suche nach Schriften, die die Existenz Gottes und seiner Bevollmächtigten, Moses, Jesus, Mohammed, widerlegten und die zentralen Dogmen der mächtigen Glaubensverwalter verspotteten. Frage: Wohin kommt die Seele sofort nach dem Tode? Fragt der katholische Schulkatechismus. Doch zunächst wird gerichtet: Sofort nach dem Tode kommt die Seele vor Gottes Gericht, um Rechenschaft zu geben über alle Gedanken, Worte und Werke. Voraussetzung für diesen Gerichtsgedanken ist eine Ethisierung. Das heißt, Gott muss zum Hüter der irdischen Moral werden. In der griechischen und römischen Antike waren die Götter zu menschlich, um als ethische Instanz fungieren zu können. In den drei abrahamitischen Religionen wurde Gott nicht nur das. Gott sorgt hier auch für Gerechtigkeit, bestraft die Sünder, belohnt die Guten, so wie in der Offenbarung des Johannes. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, und die Bücher wurden aufgeschlagen. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war. Wir sehen uns alle irgendwann auf Wolke 7. Alle nicht. Frage: Wer kommt in die Hölle? Wer in der Todsünde stirbt, kommt in die Hölle. Auf ewig verdammt. Und auch auf weniger schlimme Sünder warteten Höllenqualen. Augustinus war ein entschiedener Vertreter dieser Höllenvariante. Den meisten modernen Theologen ist derlei Höllenterror inzwischen ein wenig peinlich. Der Teufel hat gelacht, die Hölle ist ein Gag von mir. Ich hab nur Spaß gemacht, Spaß gemacht. Himmel und Hölle, Belohnung und Verdammnis. Eine Strategie der drei Betrüger. So entlarvt das Buch dieses Titels, um die Menschen zu Gehorsam und Unterwerfung zu zwingen. Also man kann sehen, dass dieses Buch bis hinein in den Volksaberglauben bekannt war und dort zur Produktion ganz putziger Geschichten geführt hat. Auch gab es seit dem Mittelalter immer wieder neue Gerüchte darüber, wer es verfasst habe, wenn es nicht Friedrich II. War. Diese Suchgeschichte nennt Autoren Boccaccio noch im 14. Jahrhundert, dann viele Renaissance-Autoren, Pomponazzi, dann Baudin, dann im frühen 17. Jahrhundert Vanini, Campanella. Er soll verdammt sein. Gemeint ist Friedrich II. Papst Leo IX. Verdächtigte ihn, Autor der drei Betrüger zu sein, und verhängte gegen ihn den Kirchenbann. Der als Muslimfreund und Freidenker bekannte Staufenkaiser, er lebte von 1194 bis 1250, war der damals mächtigste politische Gegner des Papstes. Dieser König der Pestilenz hat erklärt, die Welt sei von drei Betrügern getäuscht worden. von Jesu, Moses und Mohammed. Die beiden letzten seien wenigstens in Ehren gestorben. Der erste aber am Schandpfahl des Kreuzes. Er soll verdammt sein. Außerdem erklärte der Papst, Friedrich II. Habe die Ansicht vertreten, man brauche an nichts zu glauben, was der Natur und der Vernunft zuwider sei. Er soll verdammt sein. In der Korrespondenz der Gelehrten seit dem späten Mittelalter gibt es immer wieder Berichte, man habe von einem Kollegen gehört, dass dieser wiederum einen Kollegen habe, dessen Schüler eine Abschrift dieses Buches gesehen habe. Gerüchte dieser Art gibt es zuhauf. Winfried Schröder ist Spezialist für die Geschichte der Religionskritik. Die Suche nach einem Exemplar des Betrügerbuchs blieb bis ins späte 17. Jahrhundert vergeblich. Zum Teil gab es ganz tragische Vorkommnisse. Zum Beispiel wird von einem Gelehrten berichtet, er habe tatsächlich es geschafft, in einer alten Klosterbibliothek ein Buch zu finden, über die drei Betrüger, auf Lateinisch geschrieben. Er fand es, lieh es sich aus von den Mönchen, musste sich dann aber zu Bett legen, um das Buch tags drauf zu lesen. Als er es dann tatsächlich am folgenden Tage aufschlug, waren alle Seiten mit schwarzer Tinte übermalt und es roch nach Schwefel. Der Gestank der Hölle. Auch dem Teufel muss wohl die Verbreitung der Schrift missfallen haben. Vermutlich, weil mit der Infragestellung der Existenz Gottes auch seine Reputation leidet. Zum ins Postmortale verlängerten Sanktionsapparat gehört die Hölle. Positive Anreize für Wohlverhalten bot der Himmel. Der wesentliche ewige Lohn des Menschen besteht in der vollkommenen Vereinigung der Seele mit Gott, insofern er ihn in vollendeter Schau und Liebe genießt. So sah es Kirchenvater Thomas von Aquin, obwohl die biblischen Grundlagen uneindeutig sind. Doch irgendwie musste es nach dem Tod weitergehen, um Geboten und Verboten die nötige Durchschlagskraft zu geben und nicht zuletzt auch, man denke an die heiligen Märtyrer, um für ein unerfreuliches Leben und frommes Sterben einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Wie kommt man von hier in den Himmel? Der Wächter musterte den jungen Mann, kratzte sich den Bart. Entschuldigen Sie, aber ich habe einen dringenden Termin. Das Zimmer für mich steht schon bereit. In Ordnung. Zeig mir deine Eintrittskarte. Eintrittskarte habe ich keine. Man hat mir gesagt, ich käme auch so rein. So siehst du aus. Also, wie jetzt? Lassen Sie mich rein? Das fragt der junge Mann den Wächter in einem Prosastück des russischen Dichters Daniel Rahms. Rahms er lebte zwischen 1905 und 1942, meistens in Petersburg. Rahms widmete sich den großen Fragen des Lebens. Sinn des Lebens, Tod, Liebe, Hoffnung, Himmel. Literaturwissenschaftler rechnen Rahms zu den russischen Absurden. Lassen Sie mich rein. Na schön, in Ordnung, gehen Sie. Aber wie denn? Wohin? Ich kenne doch den Weg nicht. Wohin wollen Sie? Der junge Mann hielt sich die Hand vor den Mund und sagte sehr leise, in den Himmel. Was? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Der junge Mann lächelte, hob eine Hand im gelben Handschuh, schwenkte sie über dem Kopf und war auf einmal verschwunden. Der Wächter schnupperte in der Luft. Sie roch nach versenkten Federn. Ich? Atheist? Allerdings, wie jeder anständige Mensch, versicherte der Schriftsteller Arno Schmidt den mehrheitlich noch kirchenzugehörig Gläubigen im Nachkriegsdeutschland. Ich würde Gott prinzipiell mit Sie anreden. Ich duz mich nicht mit jedem. Im Falle seiner postmortalen Auferstehung warnte er, wenn ich tot bin, mir soll mal einer mit Auferstehung oder so kommen. Ich hau ihm eine rein. Lieber wäre ihm sowieso ein endgültiges Ableben. Der Gedanke, dass ich im Tode aufhören würde zu sein, hat mich immer recht zufriedengestellt. Engel, Teufel, Himmel, Hölle, Belohnung, Bestrafung, die Ethisierung der Weltordnung, die Perspektive einer Erfüllung des Lebens post mortem. Die Schrift um die drei Betrüger, Besser die Gerüchte um dieses Buch lösen diese Zusammenhänge auf, ermöglichen durch eine radikale Kritik Freiheitsspielräume für das Denken. Nach 450 Jahren Gerüchteküche in der Frühaufklärung schien nun die Zeit reif dafür, dass dieses berüchtigte Werk tatsächlich geschrieben wurde. Unabhängig voneinander haben zwei Autoren, einer in Deutschland und einer in Frankreich, zur Feder gegriffen und das Buch, nach dem alle suchten, selbst geschrieben. Ein Buch tauchte in handschriftlicher Form in lateinischer Sprache im heutigen Deutschland auf. Ein anderes, in kleiner Auflage gedruckt, ohne Orts- und Zeitangabe, auf Französisch. Zuerst zum lateinischen Text. De tribus impostoribus. Deutsch, über die drei Betrüger. Der anonyme Autor bemängelt zunächst, die Menschen wüssten gar nicht, was sie glauben. Sie beschreiben Gott nach ihrer eigenen Unwissenheit. Und sie kümmern sich nicht um Widersprüche. Etwa den, dass ein Gott der Liebe die ganze Menschheit verdamme, nur weil Eva vom verbotenen Baum gegessen habe. Aber, sagen sie, Gott ist wegen seiner Liebe zu verehren. Wie? Ist das Liebe, wenn man unschuldige Nachkommen wegen des Vergehens eines einzigen, einer unendlichen Schuld unterwirft? Hinzu komme, viele Geschichten der Bibel seien unvereinbar mit der Idee eines guten und friedvollen Gottes. Überall Mord und Totschlag, auch von Gott selbst angeordnet. Fazit des Textes: Religion sei nichts als eine Erfindung. Zudem eine schlechte, widersprüchliche, moralisch bedenkliche, um das Volk in Schach zu halten. Diejenigen, die am Ruder sitzen, bedrohen das Volk mit der höchsten Macht und Rache, geben einen vertrauten Umgang mit Gott vor und suchen sich Leute aus, die sich für ihre Schelmerei schicken lassen. Dieses in lateinischer Sprache verfasste Buch wurde nun als Bestandteil einer umfassenderen Bibliothek versteigert, berichtet Winfried Schröder. Diese Auktion, die 1714 in Berlin stattfand, hat enormes Aufsehen erregt. Aus allen Ländern kamen Bieter bzw. Abgesandte der Interessenten zusammen. Der Zar von Russland schickte jemanden, der Kaiser aus Wien schickte jemanden, Leibniz, der große Philosoph Leibniz, wurde von seinem Dienstherrn, dem König von Hannover, nach Berlin geschickt, um dieses Exemplar zu ersteigern. Er hatte keinen Erfolg. Das Buch kam in die Kaiserliche Bibliothek nach Wien. Heute ist es in der Österreichischen Nationalbibliothek verwahrt. Es zirkulierten Abschriften. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es einen auf alt getrimmten Druck, der auf das Entstehungsjahr 1598 datiert war. Der Buchhändler, der sich ein schönes Geschäft versprach, hängte die frisch gedruckten Exemplare in den Rauchfang, um sie alt aussehen zu lassen. Doch wer war der Verfasser? Winfried Schröder hat es ermittelt. Wir haben hier eines der schlimmsten Bücher, die je geschrieben wurden, mit der radikalsten Abkehr von der wahren Religion. Und wer ist der Verfasser? Es war ein Mann, ein Nobody mit dem Namen Müller. Johann Joachim Müller, ein Hamburger Jurist, der in den 1680er Jahren dieses Buch geschrieben hat. Beim Verfassen der Schrift hat er sich noch nicht einmal viel Mühe gegeben. Man findet in dem lateinischen Text wörtlich übernommene Passagen aus dem Leviathan von Hobbes, der 1651 zum ersten Mal erschien. Also haben wir einen Anhaltspunkt dafür, dass das Buch auf jeden Fall aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammt. Dieser Müller hat abgeschrieben. Heute sagen wir plagiiert. Die Spuren von Hobbes und Spinoza sind sehr deutlich. Auch Passagen der eigenen Doktorarbeit. Da gibt es wörtliche Übernahmen. Außerdem hat sich gezeigt, dass das Manuskript des lateinischen Betrügerbuchs, das sich in Wien befindet, das Autograph ist. Es ist die Handschrift Johann Joachim Müllers. Das Rätsel ist nach Jahrhunderten geknackt. Zeitgleich erschien auch eine andere Variante der drei Betrüger in französischer Sprache und diese war mindestens genauso gotteslästerlich wie die lateinische. Kein Vernünftiger kann glauben, dass es Gott, Hölle, Geist oder Teufel gibt. Diese bedeutend klingenden Worte sind sämtlich erfunden worden, um das Volk zu verblenden und einzuschüchtern. Im Falle des französischen Textes ist es nicht gelungen, herauszufinden, wer den Text geschrieben hat. Wir wissen nur, der Text tauchte im späten 17. Jahrhundert auf als Manuskript und er wurde im Jahre 1719 gedruckt. Die wahrscheinlich im damals liberalen Holland gedruckte Schrift erhält den Titel Quintessenz der Philosophie Spinozas. Diese Verbindung mit dem Philosophen Baruch de Spinoza ist nicht zufällig. Spinozas Philosophie, dazu später mehr, galt als atheistisch. Die drei Betrüger als Frontalangriff auf die religiöse und politische Ordnung der Gesellschaft. Man hat dem Volk eine Abneigung gegen die Philosophen eingeflößt. Denn die Vernunft, die diese lehren, könnte es zur Erkenntnis der Irrtümer führen. Diese Betrüger haben ein zu großes Interesse an der Unwissenheit des Volkes. Der Verfasser macht sich lustig über die Krankenheilungen und Totenerweckungen des Neuen Testaments, über die Jungfrauengeburt Jesu und verweist darauf, dass es in der heidnischen Antike gleich mehrfach Göttersöhne gab, die von Jungfrauen geboren wurden. Ein Argumentationsstrang? Zentrale Motive des Neuen Testaments seien schlechte Plagiate. Immer wieder wird bekräftigt, Gottes Glaube ist Volksbetrug. Und? Die wahnhafte Furcht vor unsichtbaren Mächten ist Quelle der Religionen. Wir haben es hier nicht mit einem klassischen, akademischen, philosophischen Text zu tun, sondern mit einem Manifest, das sich an die breite Öffentlichkeit wendet. Diejenigen, die ein Interesse an der Disziplinierung des Volkes durch solche Hirngespinste hatten, haben für den Fortbestand dieses Keims der Religionen gesorgt, aus ihm ein Gesetz gemacht und schließlich das Volk durch Androhung künftiger Schrecknisse zu blindem Gehorsam gezwungen. Es ist ein sehr destruktiver Text, der das alles auseinandernimmt, auf durchaus interessante Weise. Beide Texte, der lateinische und der französische, sind, wie auch andere klandestine Texte des 17. und 18. Jahrhunderts, ein Teil der Radikalaufklärung. Die Kritik an der Religion wird, im engeren Sinne, politisch. Sie verbindet sich mit einer Kritik an Staat, Herrschaft, Unterdrückung und Ausbeutung überhaupt. Die politische Dimension der Religionskritik und des Atheismus setzt sich fort. Keine Macht für niemanden. Es war der 5. September 1674. Der Theologe Matthias Knutzen legte heimlich im Beichtstuhl und auf den vorderen Kirchenbänken der Stadtkirche Jena seine handgeschriebenen Skripte aus. Ich glaube an keinen Gott, halte auch nichts von eurer Bibel. Sage auch, dass man Priester und Obrigkeit aus der Welt jagen soll, weil man ohne dieselben doch wohl leben kann. Manuskripte ähnlichen Inhalts fand ein Hofprediger in seiner Kutsche und der Verleger Johann Ludwig Neuenhahn in seinem Hausflur. Letzterer mit der nachdrücklichen Aufforderung, sie zu drucken. Der Jenenser Verleger glaubte, den Überbringer gesehen zu haben. Seine Beschreibung diente als Steckbrief. Ein kleiner Mann, hager, schwarzbraun im Gesicht, mit schwarzbraunen Haaren, gekleidet in braunes Tuch. Rock und Mantel nach Art der Tracht der ostpreußischen Studenten. Zum ersten Mal hatte man Kenntnis von einer Person in Fleisch und Blut, die behauptete, erstens, es gibt keinen Gott. Zweitens, wir brauchen auch keinen Gott, weil moralische Orientierung ohne die Idee eines göttlichen Gesetzgebers möglich ist. Die Rede ist vom lutheranischen Theologen Matthias Knutzen. Geboren wurde er 1646, also noch während des Dreißigjährigen Krieges, als Sohn eines Organisten in Oldenwort, in Eiderstedt, im heutigen Schleswig-Holstein, damals Königreich Dänemark. Studiert hatte er in Königsberg und Kopenhagen. Wir leugnen das Dasein eines Gottes. Wir verachten die Obrigkeit und verwerfen alle Kirchen und Priester. Keine Macht für niemanden. Herrschaft ist neben der Religion und der Annahme der Existenz Gottes die zweite große Zielscheibe, auf die sich die Kritik von Knutzen richtet. Wir haben es hier also zu tun mit einer Kombination von Religionskritik und politischer Kritik. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Winfried Schröder gab die Schriften Knutzens heraus, kommentierte sie und ordnete sie biografisch ein. Knutzen tauchte in Jena auf und wollte seine gottesleugnende Schrift vom Verleger der Jenenser Zeitschrift Avisen drucken lassen. Hochverehrter Herr, wir tun ihm hiermit zu wissen, dass sich allhier zu Jena gewisse Leute, und zwar an der Zahl 700, teils Bürger, teils auch Studiosi aufhalten, welche dieser Lehre zugetan sind. Wir gebieten ihm demnach, diese Schrift in die Avisen zu setzen, oder wir werden ihn, nach der Tod ein Schlaf ist, durch eine Windbüchse auf öffentlicher Straße schlafen legen. Gehabt euch wohl und bleibt günstig dem, der euch warnt. In der Sache ist es nicht vorstellbar, dass er mehrere hundert Anhänger für den Atheismus gewonnen hat in dem kleinen Universitätsstädtchen Jena damals. Es ist ausgeschlossen. Es riecht nach Prahlerei. War aber wirksam. Dem Verleger wurde kein Haar gekrümmt, obwohl er den Text nicht drucken ließ. Aber es erschien eine Widerlegung, in der ein Theologieprofessor namens Musaeus angewidert diese Schrift zitierte. Seine Leser dankten es ihm. Es wurde eine zweite Auflage notwendig. Der hat sich so sicher gefühlt als Theologe mit seinen Argumenten, dass er dann meinen konnte, dann kann ich in der zweiten Auflage auch ruhig diese Texte abdrucken. Das richtet keinen Schaden mehr an. Knutzen hatte erreicht, was er wollte. Seine radikalen Ideen wurden gedruckt und blieben erhalten. Die Radikalaufklärer, die sind eben wirklich Atheisten, die lehnen komplett die Obrigkeit ab, die wollen die Kirche abschaffen und so weiter. Während die Moderateren sozusagen die Pragmatiker oder Realos heutzutage wären. Und die sagen dann durchaus, man kann das Christentum auch reformieren, man muss nicht alles abschaffen, man kann Minimalchristentum vielleicht behalten oder sowas. Matthias Knutzen war an einer moderaten Reform des Christentums ebenso wenig gelegen wie an einer systemerhaltenden Reform der Obrigkeit. Er wollte beides loswerden, Gott und den Staat. Keiner hat das Recht, Menschen zu regieren. Wenn man sich die politischen Ideen, die skizzenhaft entwickelt sind, in den Schriften näher anschaut, muss man tatsächlich den moderneren Begriff des Anarchismus auf sie anwenden. Im Kern geht es Knutzen darum, politische Herrschaft per se ihre Legitimität abzusprechen. Seine Ideen skizziert Knutzen in einem kleinen Dialog zwischen einem Gastwirt. Er vertritt die Position Knutzens und Religionsgästen. Der Wirt trägt das Essen auf. Lasst uns beten. Aber Herr Wirt, warum betet ihr nicht mit uns? Wozu dienet das Beten? Das Essen und Trinken schmecket mir doch wohl, wenn ich gleich nicht bete. Und so beginnt das Gespräch über die Bibel. Schnell räumt der Wirt ein. Ich glaube an keinen Gott und sage auch, dass man Priester und Obrigkeit aus der Welt jagen soll. Allein uns wundert, dass euch der König hier leidet, als ihr die Obrigkeit verachtet. Gemach, ihr Herren, fürchtet euch nur nicht, ich werde euch nicht fressen. Denn ob ich gleich an keinen Gott glaube, so lebe ich doch nach Wissen und Gewissen. Ich und meine Glaubensbrüder. Ei, was ist das für eine neue Religion? Erzählet uns von deren Urheber. Matthias Knutzen, gebürtig aus Eiderstedt von Oldenswort, eines Organisten Sohn. Und so erzählt der Wirt kurz den Lebensweg Knutzens. Über sein Theologiestudium in Königsberg und Kopenhagen. Darüber, dass er in seine Heimat zurückgekommen, eine rebellische Predigt gehalten hat, woraufhin man ihm die Kanzel verboten habe. Dann kommt der Wirt, alias Knutzen, noch auf die Ehe zu sprechen. Er plädiert für freies Kopulieren. Man fragt sich natürlich, woher hatte Knutzen diesen Sprengstoff? Hat er das alles aus sich heraus entwickelt oder hat er Anregungen aufgenommen? Gab es Menschen, Ideen und Ereignisse, die ihn inspirierten? Schleswig-Holstein war voller solcher einzelner religiöser Querköpfe sozusagen, seit Jahrzehnten. Überall gab es Nester. Und im Einzelnen, glaube ich, muss man da noch viel stärker die Brücke sehen und suchen von der radikalen Reformation zur radikalen Aufklärung. Man denkt immer, die Aufklärung war gegen Religion, also kann das nichts miteinander zu tun haben. Aber es wirklich ist sozusagen, das Kleid hat sich nur geändert. Aber der Gestus, dieser Protestgestus ist der gleiche geblieben. Einzelne Elemente dieses Denkens: Herrschaftsfreiheit, Gemeinschaftseigentum, freie Sexualität. Es gab Minderheiten, in denen diese Gedanken diskutiert wurden. Knutzen war kein isolierter Autodidakt. Wahrscheinlich kannte er Spinoza. In einem freien Staat ist jedem erlaubt, zu denken, was er will, und zu reden, wie er denkt. Vielleicht ist er in Polen mit Kazimierz Uszczyński zusammengetroffen, einem Adligen, den man 1687 wegen Atheismus zum Tode verurteilt hat. Es sind überall dieselben, die uns unterdrücken. Das Wohlstandsgefälle war nach dem Dreißigjährigen Krieg riesig. Der armen Masse an Bauern und Handwerkern stand die reiche Minderheit der Adligen und Kaufleute gegenüber. Knutzen nahm das als Ungerechtigkeit wahr und wollte der Welt, wie er schrieb, eine andere Bibel zeigen, deren Werte, welche alle Menschen in sich führen, nämlich die Vernunft oder das Wissen, doch nicht eines, sondern vieler Menschen. Knutzen glaubte, im kollektiven Gewissen ein Prinzip entdecken zu können, mit dem sich die Gesellschaft herrschaftslos organisieren ließe. Deshalb nannte er seine fiktive Atheistensekte auch die Gewissener. Dieses Gewissen, welches die gütige Natur allen Menschen mitgeteilt hat, vertritt bei uns die Stelle der Bibel, der Obrigkeit. Denn es ist der wahre und höchste Gerichtsstuhl. Denn es lehret uns, niemanden zu beleidigen, rechtschaffen zu leben und einem jeden das Seinige zu geben. Knutzen vertritt in seinen Schriften die These, Gott existiert nicht und dennoch ist keineswegs alles erlaubt. Vielmehr gibt es grundlegende moralische Intuitionen. Knutzen spricht vom Gewissen. Es gibt grundlegende moralische Intuitionen, die jedenfalls praktische moralische Prinzipien betreffen. Denn wir Gewissener unterwerfen uns nicht der Überzeugung und Vernunft eines Einzigen, sondern den meisten. Denn ein Mensch kann nicht alles sehen. Also ein intersubjektiv, inhaltlich gefülltes Gewissen. Man sieht daran, dass Knutzens Rede vom Gewissen, das den göttlichen Moralgaranten überflüssig macht, nicht bloß eine Floskel ist. Das Gewissen als innere Instanz wurde bereits bei den Lutheranern aufgewertet, gegenüber der äußeren Kontrolle des Lebens. Knutzen nahm diesen Gedanken auf, löste das Gewissen vom Gottesglauben. Mit Hilfe der Vernunft sei das Gewissen die alleinige Instanz, die zu einer moralischen Lebensweise anleitet. Dazu erklären wir, dass es Gott nicht gibt, verachten zutiefst die Obrigkeit und lehnen auch die Kirchen mitsamt allen Priestern ab. Diese Kritik ist radikal. Wir können es auch mit unserem modernen Begriff sagen, sie ist anarchistisch. Was aus Matthias Knutzen geworden ist? Es verliert sich jede Spur von ihm. Vielleicht lebte er irgendwo unauffällig unter anderem Namen. Vielleicht ist er auf der Flucht aus Jena im Winter des Jahres 1674-75 irgendwo am Straßenrand gestorben. Vielleicht hat er es aber doch nach Italien geschafft und hat dort noch einige radikale Schriften verfasst. Der Schriftsteller Raoul Schrott behauptet in seinem Buch, die Kunst, an nichts zu glauben. Er habe einen bisher unbekannten Text gefunden von einem Matteo Knusen, zu Deutsch Matthäus Knutzen. Schrott schiebt Knutzen den Satz unter, hätte mich der Allmächtige zu Rate gezogen, bevor er sich an die Schöpfung machte, würde ich ihm etwas Einfacheres empfohlen haben. Gäbe es Gott, müsste man ihn absetzen. Ein Zitat, das an den Anarchisten Michail Bakunin erinnert. Religionspolitik blieb politisch radikal, auch Anfang des 18. Jahrhunderts. Ein Mann äußerte einmal den Wunsch, dass alle Adligen mit den Gedärmen der Priester erhängt und erwürgt werden sollten. Jean Millier, ein um das Jahr 1700 lebender französischer Landpfarrer, zitierte diesen Ausspruch mit der wenig einschränkenden Bemerkung: Dieser Ausdruck wird roh, ungehobelt und empörend wirken. Aber man wird zugeben, dass er mit wenig Worten ausdrückt, was solche Leute verdienen. Wenn man es nochmal in der Gesamtschau betrachtet, dann bilden bei Millier atheistische Religionskritik, humanistische Herrschaftskritik und verteilungsethische Eigentumskritik eine untrennbare Einheit. Die Diener der Religion, die über euer Gewissen herrschen, sind die größten Volksbetrüger. Und die Fürsten und die anderen Großen der Welt, die über euren Körper und euren Besitz verfügen, sind die größten Räuber und Mörder. Die Schriften von Abbé Millier konnten zu seinen Lebzeiten nicht publiziert werden. Nach seinem Tod 1729 kursierte das Testament des Abbé Millier in wenigen handgeschriebenen Kopien. Als Voltaire, der meinte, wenn es keinen Gott gäbe, müsste man ihn erfinden. Als Voltaire Milliers Testament in die Hände bekam, wollte er diesen Text nicht veröffentlichen. Der entschiedene Atheismus, die politische Radikalität gingen Voltaire wohl zu weit, viel zu weit. Und selbst Diderot, in vielem radikaler als der angepasste Voltaire, erklärte, der Atheismus kann die Doktrin einer kleinen Schule werden, niemals aber die Überzeugung einer großen Anzahl von Bürgern. Anders Millier. Er ist weder arrogant noch elitär, wie die späteren Aufklärer. Als Dorfpfarrer musste er das Elend der ausgebeuteten Landbevölkerung hautnah erleben. Christentum und Kirche, Bibel und Gottesglauben hatte er analysiert. Viele Jahre lang, allein und heimlich. Kaum jemand wusste davon. Meine lieben Freunde, da es mir nicht erlaubt war und es auch zu gefährlich und schlimme Folgen für mich gehabt hätte, euch, während ich lebte, offen zu sagen, was ich über die Lebensweise der Menschen und ihre Herrschaftsformen, ihre Religionen und Sitten dachte, habe ich beschlossen, es euch wenigstens nach meinem Tode zu sagen. Bei ihm wird die radikale Kritik der bestehenden Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse mit dem Aufruf an die Unterdrückten selber verbunden, als Subjekt der Veränderung aufzutreten. Und nur er richtet den Atheismus gegen die Grundlagen zwischenmenschlicher Herrschaftsverhältnisse in dieser klaren Form. Die Überwindung der Religion wird von ihm als Grundvoraussetzung für die Verbesserung von Gesellschaft und Individuum angesehen. Hartmut Kraus hat das Testament Milliers neu herausgegeben und kommentiert. Millier stellt die als Gottesbeweis fungierende Aussage »Keine Welt ohne Schöpfer« in Frage. Er ist Materialist. Warum scheut man sich zu sagen, dass die Materie aus sich selbst ist? Diese erste ewige und unabhängige Ursache und diese erste ungeschaffene Ursache. Milliers Leben verlief scheinbar ereignisarm. Millier war fast 40 Jahre lang Pfarrer in Etrépigny, einem abgelegenen kleinen Dorf in den Ardennen. Geboren war er 1664, ganz in der Nähe seiner späteren Pfarrstelle. Es gab keine Beanstandungen an seiner Amtsführung, wohl aber an seiner Lebensführung. Er ist unwissend, anmaßend, eigensinnig und halsstarrig, urteilte sein Dienstherr, der Bischof von Reims. Er hält trotz wiederholtem Verbot eine 18-jährige Bedienerin bei sich und wandte sich von der Kanzel herab gegen den Grundherrn der Gegend. Er wendet sich gegen Steuereintreiber, die das Volk auspressen, gegen Rekrutierungstrupps, die Jugendliche in die Armee zwingen, gegen die Kriege des Sonnenkönigs, in denen Zehntausende starben. Wo leben die edlen Tyrannenmörder, um all die abscheulichen Feinde der Menschheit zu erdolchen und zu erschlagen? Keine Macht für niemanden. Der Landpfarrer Millier sieht, wie die meisten Neugeborenen sterben, wie die Armen verhungern, wie rebellische Bauern ausgepeitscht und niedergemacht werden, während der Adel in unglaublichem Luxus lebt und die privilegierte Geistlichkeit die Ungleichheit als gottgewollt rechtfertigt und dem Volk einen Ausgleich im besseren Jenseits verspricht. Ein Missstand besteht in der privaten Aneignung der Güter und Reichtümer der Erde, anstatt dass die Menschen sie alle gemeinsam besitzen und ihrer sich erfreuen. Wie in den Utopien der Renaissance, wie die späteren Sozialisten des 19. Jahrhunderts, plädiert Millier für eine Abschaffung des Eigentums an Produktionsmitteln. Alles Überlegungen, die mit einer akribischen Kritik an den Widersprüchen der Bibel einhergehen. Uns sind die theologischen Erklärungen genommen. Der Schluss, den wir daraus ziehen müssen, ist, wir müssen die Annahme eines allmächtigen und allgütigen Schöpfergottes fallen lassen. Und das ist genau das, was Millier tut. Und es ist genau das, was ein halbes Jahrhundert nach Millier die Aufklärer nicht tun. Was Voltaire, Rousseau, um nur die wichtigsten zu nennen, nicht tun. Sie kritisieren zwar die christliche Offenbarung, die Kirche und ihre Dogmen, verabschiedeten sich aber nicht vom Gottesglauben und blieben Deisten. Und Sie ließen die Kirche fürs dumme Volk im Dorf, um es fügsam zu halten. Politische Kritik ist das eigentliche Motiv für seine kritische Auseinandersetzung mit der Annahme, dass es einen Gott gibt. Millier empfiehlt: Beginnt zunächst damit, euch heimlich eure Ansichten und Wünsche mitzuteilen. Verbreitet überall so geschickt wie möglich ähnliche Schriften wie zum Beispiel diese hier, die allen Leuten die Eitelkeit der Irrtümer und des Aberglaubens kundtun und überall die Willkürherrschaft der Fürsten und Könige der Erde verhasst machen. Und dann? Vereinigt euch und brecht mit vereinter Kraft das Joch der Tyrannei und des Aberglaubens. Vertreibt all eure Priester, all eure Mönche und all eure Tyrannen. In diesem Sinne ist also er derjenige, der die unterdrückte Landbevölkerung direkt zum Kampf gegen die Ausbeuter und Peiniger aufruft und an ihren Einigungswillen appelliert und also damit den Möglichkeitshorizont einer herrschaftsfreien und gerechten Gesellschaft vor Augen führt. Resümiert Hartmut Kraus das von ihm herausgegebene Testament des Abbé Millier. Für Millier gilt erst, der bewusste Atheismus schafft die kulturelle Voraussetzung für eine emanzipatorische Neuorganisation der Gesellschaft. Winfried Schröder betont ebenfalls diese politische Dimension des Radikalaufklärers. Millier ist in der Tat ja einer der wenigen Aufklärer, die eine fundamentale politische Kritik geäußert haben. Millier starb 1729 in seinem abgelegenen Dorf in den Ardennen. Erst mehr als 100 Jahre nach seinem Tod wurde sein Testament publiziert. Die Nachfolger der Radikalaufklärer des 17. und frühen 18. Jahrhunderts sind nicht politisch moderate Aufklärer wie Voltaire und Kant und auch nicht Feuerbach und Marx, dazu später, sondern die Anarchisten des 19. Jahrhunderts. Diese griffen auf die Analysen der Kirchen- und Religionskritiker zurück. Ihr radikaler Freiheitsbegriff sorgt aber für deutliche Zuspitzungen. Wenn Gott existiert, ist der Mensch ein Sklave. Der Mensch kann und soll frei sein. Folglich existiert Gott nicht. So die eigenwillige Argumentation von Michail Bakunin. Keiner hat das Recht, Menschen zu regieren. Geboren 1814 als Sohn eines adligen russischen Gutsbesitzers. Offizier in der Armee des Zaren. Studiert dann Philosophie, schließt sich in Europa den revolutionären Bewegungen an, landet in Gefängnissen, kommt frei, wird der antiautoritäre Gegenspieler von Karl Marx und Friedrich Engels in der Arbeiterbewegung. Die Marxianer behaupten, zur Befreiung der Volksmassen ist es nötig, sie zu knechten, durch Staat und Diktatur. Bakunin betont, Freiheit kann nur durch Freiheit geschaffen werden. Durch Ungehorsam und Widerstand, durch Revolten. Die biblische Eva ist für ihn die Heldin. Sie kündigte Gott den Gehorsam auf, aß vom Baum der Erkenntnis. Die menschliche Entwicklung begann mit einem Akt des Ungehorsams und der Erkenntnis. Das heißt, mit der Empörung. Die Empörung gegen Herrschaft auf allen Ebenen durch Negation und Destruktion. Lasst uns dem ewigen Geiste vertrauen, der nur deshalb zerstört und vernichtet, weil er der unergründliche und ewig schaffende Quell alles Lebens ist. Die Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust. Letzterer Ausspruch wird oft zitiert, meint aber nicht die Bombe, sondern radikale Kritik. Auch die an der Gottesidee. Die Gottesidee enthält die Abdankung der menschlichen Vernunft und Gerechtigkeit. Sie ist die entschiedenste Verneinung der menschlichen Freiheit und führt notwendigerweise zur Versklavung der Menschen in Theorie und Praxis. Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland. Unter allen Geisteskrankheiten, welche der Mensch in seinem dunklen Drange sich systematisch in den Schädel impfte, ist die Gottespest die allerscheußlichste. Johann Most, geboren 1846 in Augsburg, gestorben 1906 in den USA. Ein Arbeiter, war Reichstagsabgeordneter der Sozialdemokraten, bevor er zum Anarchisten wurde. Zu einem der rabiateren Art. Ja, es ist für die herrschenden und ausgebeuteten Klassen geradezu eine Lebensfrage, ob das Volk religiös versimpelt wird oder nicht. Most sprach die Arbeiter mit seinen polemischen Schriften die Gottespest, die Eigentumsbestie revolutionäre Kriegswissenschaft. Er sprach jene Arbeiter an, die sich von den Sozialdemokraten nicht systemkonformisieren lassen wollten. Für Druck und Verbreitung seiner Ideen verurteilten Gerichte Most selbst und für die Gottespest noch in den 1920er Jahren seine Verleger zu Gefängnisstrafen. Je mehr der Mensch an der Religion hängt, desto mehr glaubt er. Je mehr er glaubt, desto weniger weiß er. Je weniger er weiß, desto dümmer ist er. Je dümmer er ist, desto leichter kann er regiert werden. Johann Most zitierte Heinrich Heine. Mich locken nicht die Himmelsauen. Most empfiehlt das gute Leben im Diesseits und findet ebenso wie Heinrich Heine den Himmel wenig attraktiv. Kein Engel mit den feinsten Schwingen könnt mir ersetzen dort mein Weib. Auf Wolken sitzend Psalmen singen wär auch nicht just mein Zeitvertreib. Heine wendet sich freundlich an den Herrn. Gesundheit nur und Geldzulage verlang ich, Herr. Oh, lass mich froh hinleben noch viele schöne Tage bei meiner Frau im Statu quo. Most zitiert Heines Die schlesischen Weber und empfiehlt ein entschiedeneres Vorgehen. Sie lassen sich hoffentlich nicht mehr lange Äffen, Foppen und Narren, sondern stecken eines schönen Tages die Kruzifixe und Heiligen in den Ofen, benutzen die Kirchen als Konzerttheater und Versammlungslokale, hängen die Pfaffen und Nonnen ins Glockenhaus und können bloß das eine nicht begreifen, wieso es kam, dass nicht schon längst derart verfahren wurde. Pantheist erkennt man irgendwie, dass es letztlich keine wirklichen Grenzen für uns gibt. Und dass man einfach auch wirklich eine unglaubliche Lebensfreude wieder dadurch bekommt. Weil man eben merkt, Mensch, ich bin nicht abgeschotten von dieser Welt, ich bin diese Welt. An uralten Bäumen und weiten Feldern, in jedem Insekt und in jedem Leben. Torge Meyer ist der Sänger des von ihm mitkomponierten und getexteten Pantheistenliedes. Und er ist Vorsitzender der Liga der Pantheisten e.V. Pantheismus ist unser Weg für eine geistige Verbindung zum Universum, zur Natur und zu unserer Urquelle. So die Liga der Pantheisten in ihrem Internetauftritt. Pantheismus ist eine Merkwürdigkeit. Einerseits ein Phänomen, das es schon relativ früh in der Philosophiegeschichte gibt. Andererseits ein Phänomen, das heute geradezu modisch geworden ist. In subkulturellen Milieus. In jedem Herzen, in aller Hoffnung, in jeder Seele, ganz egal, du bist bei uns. Als Pantheist erkennt man, dass man einfach auch wirklich eine unglaubliche Lebensfreude wieder dadurch bekommt. Weil man eben merkt, Mensch, ich bin nicht abgeschotten von dieser Welt, ich bin diese Welt. Pantheismus verbindet Spiritualität mit Natur. Alles ist eins. Das hört sich an nach Liebe zur Natur, Öko, Natürlichkeit und all diese anheimelnden Assoziationen kommen einem, wenn man das Wort Pantheismus hört. Aber es ist, würde man aus philosophischer Perspektive sagen, Sprachkitsch, Weltanschauungskitsch. Winfried Schröder, Experte für Religionsphilosophie, kann den Pantheismus philosophisch nicht ernst nehmen. In der Philosophiegeschichte hat schon sehr früh Thomas Hobbes damit kurzen Prozess gemacht, indem er sagte, zu behaupten, die Welt sei Gott, ist gleichbedeutend mit der Aussage, es gibt keinen Gott. Kitschiger Etikettenschwindel, meinen Philosophen. Eine grenzüberwindende Einheits- und Liebesphilosophie, meinen Pantheisten. Das Ziel ist, dass man wirklich das Leben wieder lieben lernt und dass man das Leben auch als ein Wunder wieder anerkennt. In jeder Seele, ganz egal, du bist bei uns. Die Liga der Pantheisten präsentiert eine stolze Ahnengalerie. Giordano Bruno, Johann Wolfgang von Goethe, Albert Einstein, Hermann Hesse, Ludwig van Beethoven, Spinoza. Spinozas Gott ist keine Person, die handelt, die einen Willen hat. Es ist keine Person, die sich um die Menschen kümmert. Es ist keine Person, zu der man beten kann. Es ist keine Person, die einen erlöst. Es ist überhaupt keine Person. Er ist die gesamte Realität. Wir bannen, trennen, verdammen und verfluchen. Baruch de Spinoza. Zu Lebzeiten. Spinoza starb 45-jährig im Jahre 1677 in den Niederlanden, mobilisierte seine Philosophie heftige Ablehnung, zunächst bei der jüdischen Gemeinde, der er als Jude angehörte. Doch in der Geschichte gab es immer wieder Spinoza-Renaissancen. Die einen sehen in ihm den radikalen, rationalistischen Religionskritiker, die anderen einen frühen Vertreter von Meinungsfreiheit und Demokratie. Wieder andere den psychologisch sensiblen Analytiker menschlicher Gefühle oder den lebensbejahenden, ökologischem Denken nahestehenden Pantheisten. Es war dieses Etikett Pantheismus, das den Spinozismus im späten 18. Jahrhundert und noch im 19. Jahrhundert ausgesprochen populär gemacht hat. Lessing. Es gibt keine andere Philosophie als die Philosophie des Spinoza. Goethe. Dieser Geist, der auf meine ganze Denkweise so großen Einfluss nehmen sollte, war Spinoza. Herder. Mich macht diese Philosophie sehr glücklich. Der Spinozismus ist so etwas wie eine Alternativweltanschauung für Intellektuelle gewesen, die nicht mehr traditionelle Christen sein konnten, aber auch nicht Atheisten werden wollen. Hasstiraden begleiten die Sympathiebekundungen. Leibniz. Dieser berüchtigte Jude. Hamann. Mörder der gesunden Vernunft und Wissenschaft. Andere Theologen. Er verdient es, in die Hölle geworfen zu werden. Seelenpest. Unverschämter Atheist. Zu Lebzeiten belegte die jüdische Gemeinde Amsterdams Spinoza mit einem Bann. Verflucht sei er bei Tag, verflucht sei er bei Nacht, verflucht sei sein Zu-Bett-Gehen, verflucht sein Aufstehen, verflucht sei er beim Hinausgehen und verflucht beim Eintreten. Verflucht! Die Philosophie Spinozas galt in der frühen Neuzeit und auch noch in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts als die bei weitem gefährlichste Bedrohung für die wahre Religion, für ein philosophisch akzeptables Weltbild und auch für die staatliche Ordnung. Sein Hauptwerk, die Ethik, konnte Spinoza nicht publizieren. Seine tendenziell demokratische, theologisch-politische Abhandlung erschien anonym mit fiktiven Verlags- und Ortsangaben. Hier findet man eine detaillierte Kritik der Widersprüche und Absonderlichkeiten der Bibel und an religiösen Reglementierungen. Du sollst nicht, du darfst nicht, du musst. Spinoza hielt sich weniger an Verbote und Befehle und mehr an die Vernunft. Seine Fragen: Ist etwas nützlich oder nicht? Verschafft etwas Lebensfreude oder nicht? Mit dem Gottesglauben stellte er auch die damit verbundene Moral zur Disposition. Um sich klarzumachen, wie Spinoza zu seiner Abkehr von der philosophischen und der religiösen Tradition kam, muss man sich vergegenwärtigen, in welcher Situation die Philosophie war, als er zu denken anfing. Descartes, Spinozas philosophischer Vorgänger, dachte dualistisch. Denken und die äußere Wirklichkeit gehörten zwei Seinsbereichen an. Diese Zweiteilung hatte, hier vereinfacht, Tradition. Hier die Seele, dort der Körper. Hier der Geist, dort die Materie. Hier Gott, dort die Welt. Hier das Gute, dort das Böse. Hier die Vernunft, dort die Sinnlichkeit, die Sexualität. Gut und Böse ist nach Spinoza letztlich eine Frage der Nützlichkeit. Ausschlaggebend ist die Selbsterhaltung, das Überleben des Menschen, sein Wunsch, ein gutes, erfülltes Leben zu haben. Diese Ethik ist den jüdisch-christlichen Vorstellungen entgegengesetzt. Es gibt keine absolut guten oder bösen Handlungen. Mord ist nicht immer böse, Nächstenliebe nicht immer gut. Spinoza gibt jeglichen Dualismus auf. Es gibt nur das große Eine. Gott oder die Natur oder die Substanz. Dieses Göttliche ist das schaffende Prinzip, die sich entwickelnde, schaffende, produktive Natur. Natura naturans. Kein totes Gegenüber, kein Material, kein Tiergerib und Totenbein, wie es in Goethes Faust heißt. Das aus der Natura naturans entstandene, das jeweils Vorfindliche nannte er Natura naturata. Etwas, das eingebunden ist im ewigen Prozess aus Ursache und Wirkung, aus Denken und Fühlen, Wollen und Handeln. Alles, was ist, ist in Gott. Und nichts kann ohne Gott sein oder begriffen werden. Goethe nimmt diese Philosophie auf. Wo fasse ich dich, unendliche Natur? Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens, an denen Himmel und Erde hängt, dahin die welke Brust sich drängt. Ihr quellt, ihr tränkt. Und schmacht ich so vergebens? Weder Faust noch Goethe schmachteten vergebens. Dank Spinoza gelang es ihnen, sie zu fassen, die unendliche Natur. Und wenn Natur dich unterweist, dann geht die Seelenkraft dir auf. Die Philosophie Spinozas, oder das, was er dafür hielt, Goethe hatte Zeit seines Lebens Probleme, Spinozas Ethik durchzuarbeiten, also diese erbauliche Einheitsphilosophie bescherte Goethe und seinen Zeitgenossen Lebenssinn, befreite die Gefühlswelt vom Korsett christlicher Moral und emanzipierte die Sinnlichkeit und Sexualität von Schuldgefühlen. Ha, welche Wonne fließt in diesem Blick auf einmal mir durch alle meine Sinnen. Ich fühle junges, heilges Lebensglück, fühle neue Glut durch Nerv und Adern rinnen. Nun wissen wir, dass im Gemüt eines Dichters so manches zusammenpasst, was der Philosoph als widersprüchlich einstufen würde. Damit müssen wir leben. Und das sollte uns auch nicht wundern, dass es ausgerechnet Dichter waren, die eine solche unsinnige Position als die ihre vertreten haben. Der Philosoph Winfried Schröder hält Pantheismus für unseriös. Theismus, Gottglaube, müsse sich an dem orientieren, was der Begriff Gott meint, also am Standardtheismus, am gütigen, allmächtigen Gott. Der Pantheismus als Alternative zum Christentum ist seit dem 18. Jahrhundert eigentlich tief in der Geisteswelt Europas verwurzelt. Das Besondere bei Hesse ist, dass sein Pantheismus eben sich nicht an der westlichen Philosophie orientiert, sondern an östlichem Weisheitsdenken. Hermann Hesses Protagonist Siddhartha, der gleichnamige Roman erschien 1922, lebt in Indien und setzt sich zur Lebzeit Buddhas mit den dortigen Sinnangeboten auseinander. Zuerst sucht er Erleuchtung dadurch, dass er sein Ich zu überwinden versucht. Eine Lehre, die im Umfeld des Hinduismus entstanden ist und ähnlich noch heute als Advaita verbreitet wird. Wenn alles Ich überwunden und gestorben war, wenn jede Sucht und jeder Trieb im Herzen schwieg, dann musste das Letzte erwachen, das Innerste im Wesen, das nicht mehr ich ist, das große Geheimnis. Dann begegnet Siddhartha Buddha und folgt seiner Lehre. Buddha versteht das Leben als einen universellen Leidenszusammenhang. Erlösung besteht in der Überwindung des Leidens durch Überwindung der Fixierung auf die Welt. Siddhartha kann dem nicht folgen, stürzt sich ins wilde Leben und landet, angeekelt von allem, bei einem alten Fährmann, der weise ist, weil ihm das Lauschen auf dem Fluss lehrt, nun die große Einheit des Lebens zu akzeptieren. Alles war eins, alles war ineinander verwoben und verknüpft, tausendfach verschlungen. Und alles zusammen, alle Stimmen, alle Ziele, alles Sehnen, alles Leiden, alle Lust, alles Gut und Böse, alles zusammen war die Welt. Man hat Hesses Entdeckung des Daoismus, also Chinas, auf die Formel gebracht, Indien gesucht, China gefunden. Der letzte Lehrer Siddharthas in dem Roman gilt heute der Kritik als Daoist. Der Theologe Bernhard Lang legt das und vieles andere in seinem Buch Religion und Literatur in 3 Jahrtausenden dar. Mit den religionsgeschichtlichen Kernbegriffen gesprochen, Brahman und Tao sind nur verschiedene Aspekte derselben göttlichen pantheistischen Realität. Das paradoxale Vorhaben einer Vergöttlichung der Welt durch Atheismus findet sich auch im Siddhartha-Roman von Hermann Hesse. In jedem Herzen, in aller Hoffnung, in jeder Seele, ganz egal, du bist bei uns. Das mit dem Pantheismus mobilisierbare Einheitsgefühl, die aufgehende Seelenkraft, von der Goethe spricht, die Weisheit durch das Erleben der großen Verbundenheit, das sich bei Siddhartha beim Lauschen des Flusses einstellt. Das mag kitschig anmuten und sich über begriffliche Genauigkeiten hinwegmogeln. Aber es wirkt. Beruhigt. Macht sogar glücklich. Wenigstens bis zum nächsten Zweifel oder der Überwältigung durch das Leid in der Welt. Die zuvor diskutierte Theodizee-Frage ist damit nicht beantwortet. Woher das Böse im einen, das Grausame, das Übel, das Leiden, die Naturkatastrophen? Im Übrigen, und hier muss ich doch noch mal einen älteren Kollegen zitieren, nämlich Arthur Schopenhauer, der sagte, angesichts der Übel in der Welt ist die Behauptung, die Welt sei Gott, der Gipfel des Unsinns. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Eine andere Möglichkeit, mit dem Übel in der Welt fertig zu werden, ist die, sie als etwas Vorübergehendes zu erklären. Der Philosoph Hegel legt nahe, die Übel der Welt würden durch das Fortschreiten des göttlichen Geistes in ihr verschwinden. Das Göttliche realisiere sich in der Geschichte, komme in der Geschichte schließlich zu sich selbst. Diese fortschreitende Selbstentfaltung des Göttlichen sei Sinn und Zweck der Geschichte. Dieser Endzweck ist das, was Gott mit der Welt will. Hegel bezeichnet seine Philosophie der Geschichte selbst als Theodizee, als Rechtfertigung Gottes. Gott regiert die Welt. Der Inhalt seiner Regierung, die Vollendung seines Plans, ist die Weltgeschichte. Ein auf die lange Bank geschobener Pantheismus. Am Ende der Geschichte werde alles vom göttlichen Geist bestimmt. Alle Übel seien verschwunden, das Paradies auf Erden sei erreicht. Karl Marx, ein Schüler Hegels, stellt diese Geschichtsphilosophie, wie er sagt, vom idealistischen Kopf auf die materiellen Füße. Aus dem zu sich selbst gekommenen göttlichen Geist bei Hegel wird bei Marx der Kommunismus, den er versteht als Gesellschaft der Freien und Gleichen, ohne Herrschaft und Ausbeutung. Es geht voran! Nicht weniger optimistisch ist ein anderer Hegel-Schüler, Ludwig Feuerbach. Der Weg in eine freie Gesellschaft wird frei durch eine Kritik an der Religion. Damit verbunden ein Humanismus. Alle Menschen, Geschwister. Die Menschheit entwickelt, gottlos geworden, ein Bewusstsein, dass sie zusammengehört. An die Stelle der Gottheit haben wir daher die menschliche Gattung oder Natur zu setzen. An die Stelle des Jenseits die geschichtliche Zukunft. Die Zukunft der Menschheit. Feuerbach. In den 1840er Jahren begeisterte er kritische Intellektuelle. Feuerbach versichert, das Vertrauen in die göttliche Fügung mache politisch gefügig. Die Hoffnung auf ein besseres Jenseits dumm, unmenschlich und unsozial. In einer Frühschrift, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, bekennt er sich, in Reimform, zur Einmaligkeit des individuellen Lebens. Das Einmal ist die Kraft der Liebe, des Herzenspuls, der Trieb der Triebe. Liebe auf Triebe zu reimen, ist nicht sehr originell. Doch die Kraft der Liebe an die Triebe, also die Sexualität zu koppeln, das war ein Affront gegen die herrschende Moral. Ebenso ging es gegen den christlichen Mainstream, die Einmaligkeit des Lebens zu feiern. Das einmal nur bringt Schmerz und Lust und Liebe in die Menschenbrust. Wie der Pantheismus wertet Feuerbach das menschliche Leben auf, gegenüber einem imaginierten Jenseits. Die menschliche Sinnlichkeit gegenüber metaphysischen Spekulationen. Lust und Liebe gegenüber einer rigiden, prüden, christlichen Zwangsmoral. Und wie der Pantheismus begeisterte sein Denken Schriftsteller. Hier Gottfried Keller und den Protagonisten seines Romans, der grüne Heinrich. Jetzt griff ich zu den eben in der Verbreitung begriffenen Werken des lebenden Philosophen und fühlte ohne Spott und Schwere die anerzogenen Gedanken von Gott und Unsterblichkeit sich in mir lösen und beweglich werden. Die Kunst des grünen Heinrich ist ja realistische Kunst. Also der Realismus muss verzichten auf eine übergreifende theologische Theorie. Der grüne Heinrich, so Bernhard Lang, entwickelt sich zu einem Maler, der auf seine eigene sinnliche Wahrnehmung vertraut, für den die Natur nichts Göttliches symbolisiert. Gegen Ende des Romans begegnet er dann ihr. Ein sehnsüchtiges Glücksgefühl durchschauderte mich, wenn ich mir nur die Möglichkeit dachte, für das kurze Leben mit ihr in dieser schönen Welt zusammen zu sein. Sie hieß Dorothea Schönfund und ist die Inkarnation der Philosophie Feuerbachs. Wer sagt, dass es ohne Unsterblichkeitsglauben weder Poesie noch Lebensweihe in der Welt gäbe, der hätte sie sehen müssen. Nicht nur Natur und Leben um sie herum, sondern sie selbst wurde wie verklärt. Das Licht der Sonne schien ihr tausendmal schöner als anderen Menschen. Das Dasein der Dinge wurde ihr heilig wie der Tod. Ihr fehlt jegliches Verständnis für Religion und sie ist ganz fröhlich und unbekümmert dabei. Das ist die Lebenshaltung auch von Keller selbst, ein fröhlicher, natürlicher, unmissionarischer Atheist. Wir sehen hier mitten auf dem Rechenberg in Nürnberg das Feuerbach-Denkmal, ein Denkmal für Ludwig Feuerbach, für den Freidenker. Bemerkenswert ist, dass die feuerbachsche Philosophie darauf mit zwei knappen Sprüchen zusammengefasst ist. Auf der einen Seite steht, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Eine atheistische Aussage, mitten hier in Bayern. Und auf der anderen Seite steht, tue das Gute um des Menschen willen. Eine humanistische Aussage. Helmut Fink ist Vorsitzender der Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft in Nürnberg, der Stadt, in dessen Nähe Feuerbach lange lebte und schließlich im Jahre 1872 starb. Ja, hier haben wir ein weiteres Feuerbach-Zitat und da klingt der Grundgedanke seiner Philosophie eigentlich ganz gut an. Nur das Menschliche ist das Wahre und Wirkliche. Da kann man sich dazu denken, nicht das Göttliche, nicht das Jenseitige, nicht die Transzendenz, sondern wir hier im Diesseits. In den Religionen, so Feuerbach, drückten sich tatsächlich Erklärungsbedürfnisse oder Sehnsüchte der Menschen aus. Allerdings auf eine verquere Art. Was der Mensch selbst nicht ist, aber zu sein wünscht, das stellt er sich in seinen Göttern als seiend vor. Die Götter sind als wirklich gedachte, die in wirkliche Wesen verwandelten Wünsche des Menschen. Wir projizieren auf Gott eine Vollkommenheit, eine Güte, eine Weisheit, eine Menschlichkeit, die wir nicht haben und schaffen uns dadurch ein Sehnsuchtsmodell, an dem wir irgendwann teilhaben können. Teilhaben nach dem Tod in einem imaginären, seligen Leben im Himmel. So erklärt der Philosoph Franz Josef Wetz die Projektionsthese Feuerbachs. Das Tragische ist, der Mensch betrügt und schädigt sich damit selbst. Er entwertet sich selbst und er entwertet die Welt und die Natur. Der Mensch selbst ist nichts wert. Die Erde, die Natur selbst ist nichts wert. Sie erhalten ihren Wert nur durch den Gottesbezug. Feuerbach schreibt ja, die Idee der Schöpfung aus dem Nichts macht die Welt selbst zum Nichts. Und indem er ja nun einen atheistischen Standpunkt vertritt, leugnet er ja diese übergeordnete Welt und möchte der Welt sozusagen ihr Eigengewicht wieder zurückgeben. Es gibt nur diese eine Welt, Und es gibt nur dieses eine Leben. Das macht die Welt und das Leben so wertvoll. Und Feuerbach feiert das Leben und er feiert die Welt. In der Verehrung Gottes habe sich der Mensch eigentlich immer nur selbst verehrt. Gebete, Kirchen, die sakrale Kunst, das sei nichts als eine entfremdete, verkehrte Verehrung der Menschheit. Feuerbachs Fazit? Theologie, die Wissenschaft von Gott, ist letztlich Anthropologie, die Wissenschaft vom Menschen. Daraus folgt eine Art Programmatik. An die Stelle der Gottheit haben wir daher die menschliche Gattung oder Natur zu setzen. An die Stelle des Jenseits über unserem Grab im Himmel, das Jenseits über unserem Grabe auf Erden, die geschichtliche Zukunft, die Zukunft der Menschheit. Die Menschheit ist selbst dazu fähig, sich zu vervollkommnen. Gut, vernünftig, gerecht, sozial, sinnlich, liebevoll und glücklich zu werden. Ja, wir stehen jetzt hier an einer Art Gedenkplatte, auf der steht: Die wahre Dialektik ist kein Monolog des einsamen Denkers mit sich selbst. Sie ist ein Dialog zwischen Ich und Du. Das ist also eine der Texttafeln hier am Philosophenweg. Feuerbach versteht den Menschen als soziales und gesellschaftliches Lebewesen. Das konkrete Gegenüber, das Du, ist der Kompass der Moral. Das sinnliche Du ist der Ursprung des Gewissens in mir. Mein Gewissen ist nichts anderes als mein an die Stelle des verletzten Du sich setzendes Ich. Nichts anderes als der Stellvertreter der Glückseligkeit des anderen auf Grund und Geheiß des eigenen Glückseligkeitstriebes. Feuerbach stützt seine Moral nicht auf die Vernunft, nicht auf abstrakte Werte oder eine definierte Tugendlehre. Das Gewissen hängt daher aufs Innigste mit dem Mitleid zusammen. Er wendet sich gegen diesen Absolutismus der Vernunft, gegen den Absolutismus des Geistes und möchte halt gegen diese leibfeindliche Tradition des Abendlandes, wirft er ganz stark in die Waagschale, wirft er immer wieder eben die Leiblichkeit, die Geschlechtlichkeit, die Sinnlichkeit, das, was das Leben für uns oftmals überhaupt erst lebenswert macht. Die innigste und vollkommenste Form der Liebe ist die geschlechtliche. Feuerbach drückt hier unverblümt aus, was in der Romantik nur verbrämt zum Ausdruck gebracht werden konnte. Dass nämlich der Glutkern der intensiven Hingabe die Sexualität ist. Man kann hier sich nicht selbst beglücken, ohne zugleich, selbst unwillkürlich, den anderen Menschen zu beglücken. Ja, je mehr wir den anderen, desto mehr beglücken wir uns selbst. Soziale Emanzipation durch Befreiung der Sexualität. Lieben kannst du nicht, ohne deine Liebe zu bekennen, zu äußern, zu betätigen. Denn die Liebe hast du nicht für dich, sondern für den anderen. Erst im Kommunikationsprozess, der auf unserer Sinnlichkeit, auf Liebe basiert, ist Erkenntnis möglich. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, wo die Liebe hoch gepriesen wird. Die Liebe ist Leidenschaft und nur die Leidenschaft ist das Wahrzeichen der Existenz. In heutiger Sprache: Sex als Wahrzeichen der Existenz, als Selbstvergewisserung zwischen Ich und Du, als soziale Basis einer befreiten Gesellschaft. Das formuliert Ludwig Feuerbach thesenhaft bereits 1843 in seiner Schrift Grundsätze der Philosophie der Zukunft. Und fiel Zensurmaßnahmen zum Opfer. Diese Sinnlichkeit und die Betonung der emanzipatorischen Sinnlichkeit, dass also in der Sinnlichkeit auch eine emanzipatorische Kraft steckt, das ist ja in ihm auch so angelegt, die humanisierende Kraft der Sexualität, das ist ja so ein bisschen fast das Motto der Woodstock-Gemeinde der 60er Jahre, der sexuellen Befreiung der 68er-Bewegung. Ne? Also der Hedonismus als emanzipatorische Kraft. Da ist er wirklich seiner Zeit sehr voraus gewesen, indem er die Sexualität in den Dienst des Humanismus gestellt hat. Die Emanzipation vom Gottesglauben, so Franz Josef Wetz, korrespondiert mit der Emanzipation der Sinnlichkeit und Sexualität. Diese wiederum mit einer politischen Emanzipation. Der Zweck meiner Schriften ist, die Menschen aus Theophilen zu Philanthropen, aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits, aus Kammerdienern der himmlischen und irdischen Monarchie und Aristokratie zu freien, selbstbewussten Bürgern der Erde zu machen. Wir waren alle momentan Feuerbachianer, erinnerte sich Friedrich Engels, der Mitbegründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Doch bald waren sie keine Feuerbachianer mehr, sondern Marxisten. Marx kritisierte an Feuerbach: Er verwandelt alle äußerlichen sinnlichen Kämpfe in reine Gedankenkämpfe und reduziert die Gesellschaft auf die Hirntätigkeit. Kritik am Opium des Volkes. Nicht, wie oft falsch zitiert wird, Opium fürs Volk. Diese Kritik, so Marx, genüge nicht, dem Volk dieses Opium zu entziehen. Denn das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist Opium des Volkes. Die materielle Basis des Elends, den Kapitalismus, gilt es zu verändern. Revolution. Dann erledigt sich auch der ideologische, der religiöse Überbau. In der 11. Feuerbach-These von Marx aus dem Jahre 1845 heißt es programmatisch: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt drauf an, sie zu verändern. Marxisten akzeptierten den Philosophen Feuerbach gönnerhaft als respektablen Vorfahren des wissenschaftlichen Sozialismus. Im wissenschaftlichen Sozialismus sei seine Religionskritik historisch aufgehoben, zusammen mit seiner Philosophie der Sinnlichkeit, der Menschen- und Menschheits- und Gattungsliebe. Mir geht nichts über mich. Radikaler als Feuerbachs menschenfreundliche Christentums- und Religionskritik ist der Atheismus eines Bad Boys der Philosophie, Max Stirner. Unsere Atheisten sind fromme Leute, spottet Stirner und empfiehlt: Verdaue die Hostie und du bist sie los. Keine Menschenliebe anstelle der Gottesliebe. Stirner will die Liebe für das Ich reservieren. Mir geht nichts über mich. Feuerbachs Philosophie: Nichts als ein schlechter Ersatz des Christentums, versichert Stirner. Dem gebt Gott die Ehre, entspricht das Moderne, gebt dem Menschen die Ehre. Ich aber denke, sie für mich zu behalten. Moral, eine normative Ethik, sind überflüssig. Es bleibt nichts als das Interesse des Ichs. Nichts geht mir über mich. Alle Wahrheiten unter mir sind mir lieb. Eine Wahrheit über mir, eine Wahrheit, nach der ich mich richten müsste, kenne ich nicht. Menschenrechte, Solidarität, Gerechtigkeit, Gleichheit, alles fixe Ideen oder Gespenster, die das Hirn vernebeln. Kein Gedanke ist heilig, kein Gefühl ist heilig, kein Glaube ist heilig. Sie sind alle veräußerlich und werden von mir vernichtet wie geschaffen. Religion ist ein Gespenst, Moral ein Zwangssystem. Ideale und Wahrheiten sind Freiheitsbeschränkungen. Übrig bleibt das von allem befreite, souveräne Ich. Ich suche Gott. Ich suche Gott. Anders als bei Max Stirner verläuft bei Friedrich Nietzsche der Tod Gottes nicht komplikationslos. Der Tod Gottes bedeutet Verlust. Auch wenn er seinem Buch im Jahre 1882 den Titel gibt: Die fröhliche Wissenschaft. Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: Ich suche Gott! Ich suche Gott! Nietzsches Analysen des Christentums sind differenzierter. Gottes Tod ist zwar ein Gewinn, die christliche Sklavenmoral könnte auf der Strecke bleiben, doch der Herdentrieb ist damit nicht verschwunden. Die Ungläubigen verlachen gemeinsam den tollen Menschen. Wohin ist Gott, rief er, ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Es gibt Grund zu trauern. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet? Ist die Größe der Tat nicht zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Doch wie sollen aus unterwürfigen Gottesknechten nun Götter werden? Oder Übermenschen? Wie sollen aus gehorsamen Befehlsempfängern freie, selbstverantwortliche Menschen werden? Auf seiner Suche trifft Zarathustra, Nietzsches Protagonist, auf den letzten Menschen. Wir haben das Glück erfunden. Die letzten Menschen sind gottlos, selbstzufrieden, eine gleichgeschaltete, uniforme, gelangweilte und langweilige Masse. Für Nietzsche das Allerletzte. Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern? So fragt der letzte Mensch und blinzelt. Die Erde ist dann klein geworden. Und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht. Wir haben das Glück erfunden. Sagen die letzten Menschen und blinzeln. Kein Hirt und keine Herde. Jeder will das Gleiche. Jeder ist gleich. Wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus. Dieser letzte, gottlose Mensch hat keine Sehnsucht mehr. Keine Liebe, keine Hoffnung, keinen Glauben, keine Offenheit, keine Widersprüche. Alles ist wohlgeordnet. Ich will die Menschen den Sinn ihres Lebens lehren. Welches ist der Übermensch? Anders als der letzte Mensch empört sich der Übermensch gegen seine Entmündigung. Wenn alles das nicht existiert, was uns zu Menschen macht, Freiheit, Moralität, Hoffnung, Zuversicht, Glaube, Güte, bleibt uns nur die Welt, wie wir sie haben. Prosit, kann man sagen. Besauft euch tüchtig, macht das Schönste draus, lebt dahin lustig und vergnügt und hört auf zu denken. Das Denken kann euch nur verrückt machen. Die Welt besteht aus lauter Fragen in unserem Inneren. Und zu verweigern, dass man denen nachgeht, ist das Ende von dem, ein Mensch zu sein. Es ist nicht harmlos. Eugen Brevermann ist ein abtrünniger Priester, ein Psychoanalytiker. Ein Theologe ohne theistisches Gottesbild. Gott ist für ihn keine Person, kein Vater oder Richter. Und allmächtig ist er schon gar nicht. In aller Regel ist der Atheismus der Versuch, ein falsches Gottesbild zu beseitigen. Und das Ergebnis von bitteren Enttäuschungen, die durch eine falsche, oft auch kirchlich definierte Lehre von Gott entstanden sind. Was richtig daran bleibt, es gibt diesen Gott, den man uns beigebracht hat, sicher nicht. Für ihn ist Gott, wie im Pantheismus, keine Person. Aber, anders als im Pantheismus, nicht überall, sondern in unserem Innern. Gott ist nicht außerhalb von uns zu finden, sondern in der Tiefe unserer Seele. Gott ist die in der menschlichen Psyche wurzelnde Instanz, die das Gefühl Geborgenheit, des Angenommenseins und des Vertrauens vermittelt. Ohne einen Gottesbezug greifen sie ins Leere. Das halten sie nicht lange durch, so wenig wie sie ohne Luft atmen können. Brevermanns Gott im Innern hilft dabei, sich gegen die Übel der Welt behaupten zu können. Ohne ihn, meint Brevermann, wäre der Mensch dem Leben nicht gewachsen. Dann müssten sie gegen eine lieblose Welt glauben an Liebe. Dann müssten sie gegen eine ungütige Natur glauben an Güte. Dann müssten sie an Menschlichkeit glauben in einer Welt, die über die Menschen hinwegschreitet wie über Riesenleichenhaufen. Sie müssen an unendlich viel mehr glauben als an all das, was sie sehen, erfahren und ihnen beigebracht wird. Und dieses Unbekannte nenne ich Gott. Das Unbekannte im Innern gibt uns Stabilität, an Idealen und Zielen festzuhalten. Und um den dumpfen und alles hinnehmenden Zustand des letzten Menschen zu überwinden. Wehe, es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich selbst nicht mehr verachten kann. Ich sage euch, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch, ihr habt noch Chaos in euch. Die von Nietzsche verachteten letzten Menschen scheinen die Sinnfrage vergessen zu können. Wir haben das Glück erfunden. Bewusste Menschen können sich Albert Camus und dem Existenzialismus zufolge in der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg der Sinnfrage nicht entziehen. Es ist jener Zwiespalt zwischen dem sehnsüchtigen Geist und der enttäuschenden Welt. Es ist mein Heimweh nach der Einheit, dieses zersplitterte Universum und der Widerspruch, der beide verbindet. Diesen Widerspruch und Zwiespalt drückt der Begriff des Absurden aus. Das Absurde lässt sich nicht überwinden oder in einer neuen Sicherheit oder in einem anderen Sinn aufheben. Das Absurde lässt sich nur aushalten. Es ist eine Gratwanderung. Ich weiß nicht, ob diese Welt einen Sinn hat, der über mich hinausgeht. Aber ich weiß, dass ich diesen Sinn nicht kenne und dass ich ihn unmöglich erkennen kann. Doch das ist kein Grund zu verzweifeln, betont Camus. Was bedeutet mir ein Sinn, der außerhalb meiner Situation liegt? Ich kann nur innerhalb menschlicher Grenzen etwas begreifen. Eine bescheidene Sicherheit bieten zwei Gewissheiten. Die erste ist nach Camus das Heimweh nach Einheit mit der Welt. Und das andere, das Unvermögen in dieser Welt, ein vernünftiges, rationales Prinzip zu erkennen. Leben heißt, das Absurde leben lassen. Das Absurde leben lassen heißt, ihm ins Auge zu sehen. Das heißt, alles andere als selbstquälerisch über den verlorenen Sinn zu lamentieren. Wie Nietzsche empfiehlt Camus eine Art Flucht nach vorn. Es hat den Anschein, dass das Leben umso besser gelebt werden wird, je weniger sinnvoll es ist. Diese Sisyphos-Arbeit gilt als Symbol des Sinnlosen. Sisyphos rollt einen Fels auf einen Berg, nur damit er oben angekommen zurückrollt und wieder hochgerollt werden muss. Sisyphos akzeptiert diese Strafe. Camus versichert in seinem Essay »Der Mythos von Sisyphos«: Der Kampf gegen den Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Den Helden in Camus' Roman »Die Pest«, den Arzt Rieu, interessieren Fragen um Sinn und Unsinn wenig. Er kämpft gegen die Pest an, die eine Stadt heimsucht. Rieu hilft den Menschen uneigennützig und selbstverständlich. Das Interessante an dem Roman »Die Pest« ist ja, dass die religiöse Auseinandersetzung dargestellt ist, aber sie wird vollkommen getrennt und der Held der Geschichte, Dr. Rieu, der Atheist ist, hat mit dieser religiösen Auseinandersetzung nichts zu tun. Sie wird sozusagen separat thematisiert anhand einem Priester namens Panelou. Weshalb zeigen Sie selbst so viel Aufopferung, wenn Sie doch nicht an Gott glauben? Fragt Panelou und Rieu erwidert: Wenn er an einen allmächtigen Gott glaubte, würde er aufhören, die Menschen zu heilen und diese Sorge ihm überlassen. Aber kein Mensch auf der ganzen Welt glaube an einen solchen Gott. Denn es gebe sich ihm niemand völlig hin. Und er, Rieu, glaube, wenigstens in dieser Beziehung auf dem Wege zur Wahrheit zu sein, indem er gegen die Schöpfung, so wie sie sei, ankämpfe. Im Gespräch mit dem Priester fährt er fort: Da die Weltordnung durch den Tod bestimmt wird, ist es vielleicht besser für Gott, wenn man nicht an ihn glaubt und dafür mit aller Kraft gegen den Tod ankämpft, ohne die Augen zum Himmel zu erheben, wo er schweigt. Die Übel in der Welt und die Existenz Gottes. Den Arzt Rieu interessiert die Beseitigung des Übels in Gestalt der Pestepidemie. Die Frage nach Gott interessiert ihn wenig. In einem Gespräch, so resümiert Bernhard Lang, stellt sich die Frage: Kann es Heilige ohne Gottesglauben geben? Und die Antwort dieses Romans lautet natürlich ja. Heilige ohne Gott. Moral ohne Gott. Was jahrhundertelang von Gottgläubigen bestritten wird, in diesem Roman des Existenzialismus ist es keine Frage mehr. Doch dieser Gott steht immer noch in Frage. Hier in Sartres Drama »Der Teufel und der liebe Gott«. Es ist die Zeit der Bauernkriege. Der Kriegsherr Götz mordet unbeschwert, gründet eine christliche Kommune zusammen mit Hilda. Sie geht unter, sie wird zerstört. Und dann bekennen sich beide zum Atheismus. Hilda vergisst Gott einfach. Sie findet zu einem natürlichen Atheismus, bei dem Gott einfach aus dem Leben verschwindet. tot oder lebendig, was geht mich das an? Ich habe mich schon lange nicht mehr darum gekümmert. Götz dagegen muss sich von Gott trennen. Indem er eine atheistische Bekehrung erlebt, aus dem Mund von Götz vernehmen wir auch das Wort von Nietzsche, Gott ist tot. Der Held, der Kriegsherr Götz, erklärt sich Heinrich, einem Mönch. Ich habe allein über das Böse entschieden, allein das Gute erfunden. Ich klage mich heute an. Ich allein kann mich freisprechen. Ich, der Mensch. Wenn Gott existiert, ist der Mensch nichts. Wenn der Mensch ist, warum läufst du denn weg? Ich gehe. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Warte, Pfaffe. Ich werde dich zum Lachen bringen. Schweig. Heinrich, ich werde dir eine großartige Eulenspiegelei mitteilen. Gott existiert nicht. Kein Himmel mehr, keine Hölle mehr, nichts als die Erde. Der freie atheistische Mensch muss sich selbst ein Ziel setzen. Dieses Ziel steht in Sartres Bühnenstück klar vor Augen, die Erschaffung einer gerechten Sozialordnung. Sartre wusste natürlich, dass sich dieses Ziel marxistisch verstehen lässt. Doch auch diese Perspektive ist inzwischen vom Tisch. Wer Visionen hat, dem wird empfohlen, zum Arzt zu gehen. Wer in Utopien eine friedliche Welt entwirft, gilt als Phantast oder Lumpenpazifist. Wir haben das Glück erfunden. Die letzten Menschen sind bequem, geben sich zufrieden. Man hat ein Lüstchen für den Tag und ein Lüstchen für die Nacht. Aber man ehrt die Gesundheit. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln. Der Atheismus ist doch längst Allgemeingut und braucht gar keine große Unterstützung mehr. Gott? Himmel? Hölle? Postmortem, das große Glück, die finale Gerechtigkeit? Es gibt schon lange eine christliche Theologie, die sich nicht über dieses Thema äußern will. Und wenn man sie hart befragt, entweder ausweicht oder den Kopf schüttelt. Bezeichnend scheint mir, dass die beiden bedeutendsten christlichen Theologen des 20. Jahrhunderts, Karl Barth auf protestantischer Seite und der Jesuit Karl Rahner auf katholischer Seite, sich über dieses Thema eigentlich nicht äußern wollten. Sie haben an ein Leben nach dem Tod in einem klassischen, überlieferten Sinn nicht geglaubt. Bernhard Lang, viele Jahre Professor der Theologie, glaubt daran auch nicht mehr. Ich fühle mich genauso als Atheist, wie ich mich auch als Christ fühle. Zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Wir leben in einer postchristlichen Gesellschaft. Wenn wir Atheisten sind, sind wir irgendwie noch im christlichen Kosmos zu Hause. Einem christlichen Kosmos, dem der Glaube ausgegangen ist und deren Institutionen den Menschen suspekt geworden sind. Das Problem ist allerdings, dass die meisten Europäer inzwischen so stark säkularisiert sind, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, welche Macht religiöse Überzeugungen in der Welt entfalten können. Tatsächlich ist ja kein Glaubensdogma absurd genug, als dass es nicht genügend Menschen gäbe, die es mit aller Waffengewalt verbreiten wollen. Michael Schmidt-Salomon warnt die säkularen Europäer vor dieser Variante des Eurozentrismus. Er ist Atheist und evolutionärer Humanist, Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung. Außerhalb Europas hat sich eine mächtige Internationale der religiösen Nationalisten formiert, die von Moskau über Teheran, Jerusalem und Neu-Delhi bis nach Washington reicht. Antidemokratische Kräfte rüsten religiös auf. In Russland, den USA, in islamischen Ländern. Allen ist jedoch gemeinsam, dass sie religiös-nationalistische Herrschaftssysteme an die Stelle demokratischer Freiheitsrechte setzen wollen. Die Chancen stehen so gut nicht. Auf der einen Seite die letzten Menschen, auf der anderen Seite die, die religiös aufrüsten. Den Atheisten wird von theologischer Seite oft vorgehalten, wenn ihr die Existenz eines göttlichen Vaters, der euer Leben schützt, der euch ein ewiges Leben schenken wird, leugnet, macht ihr einen unendlichen Verlust. Ich glaube nicht, dass man als Atheist dem widersprechen sollte. Versucht man, die Religion in den Entwicklungsgang der Menschheit einzureihen, so erscheint sie nicht als Dauererwerb, sondern als ein Gegenstück der Neurose, die der einzelne Kulturmensch auf dem Wege von der Kindheit zur Reife durchzumachen hat. Sigmund Freud. Bezieht man auch die modernen Esoteriker ein und nicht nur die traditionellen Religiösen, bleiben nicht mehr so viele übrig, die neurosenfrei ihre Kindheit überstanden haben. Sigmund Freud meinte dazu, dass man sich von kindlichen, infantilen Wünschen verabschiedet. Das ist der trockene Kommentar Freuds zu der Frage, wie sieht es aus mit den Verlusten, die man als Atheist zu gewärtigen hat. Gott ist tot. Ich suche Gott! Ich suche Gott! Es gibt Kollateralschäden. Geborgenheit, ein ruhiges Gewissen, Eindeutigkeit. Der Sinn des Lebens? Eine Rasse hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen hing es vor vielen Millionen Jahren dermaßen zum Halse raus, sich ewig über den Sinn des Lebens rumzuzanken, dass sie beschlossen, alle ihre Probleme ein für allemal zu lösen. Wir sind nach fast 3 Stunden wieder bei Douglas Adams, bei seinem satirischen Science-Fiction-Roman Per Anhalter durch die Galaxis. Keine Panik! Diese Aufforderung ist durchaus angebracht. Die Erde ist längst gesprengt. Sie musste, wie anfangs erwähnt, einer intergalaktischen Raumstraße weichen. Gott heißt eine Katze auf dem Schoß eines vertrottelten Alten auf einem verrotteten Planeten am Ende des Universums. Zu diesem Zweck bauten sie einen kolossalen Supercomputer, der so wahnsinnig intelligent war, dass er, noch ehe seine Datenspeicher überhaupt miteinander verbunden waren, mit »Ich denke, also bin ich« die ersten Kernsätze von sich gegeben hatte. Als der Computer namens Deep Thought nach einigen 100.000 Jahren konstruiert war, näherte sich ihm ein Wissenschaftler. Oh, Deep Thought, die Aufgabe, die wir uns für dich ausgedacht haben, ist die, wir möchten, dass du uns die Antwort sagst. Auf das Leben, auf das Universum, auf alles. Deep Thought dachte eine Weile schweigend nach. Knifflig. Aber du schaffst es doch. Ja, das schaffe ich. Aber ich muss darüber nachdenken. Und Deep Thought dachte nach. Er dachte lange nach. 7,5 Millionen Erdenjahre lang. Dann trat ein Team von Wissenschaftlern ehrfurchtsvoll an ihn heran. Vor 75.000 Generationen brachten unsere Ahnen dieses Programm ins Rollen. Und nach dieser langen Zeit werden wir die Ersten sein, die den Computer widersprechen hören. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, Deep Thought, hast du, das heißt... Eine Antwort für euch? Ja, die habe ich. Die Wissenschaftler zitterten vor froher Erwartung. Es gibt tatsächlich eine? Es gibt tatsächlich eine. Auf alles? Auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem? Ja. Sie lautet... Ja? Deep Thought sagte mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe... 42. Always look on the bright side of life. Mensch ohne Gott. Eine lange Nacht über Atheismus von Rolf Kanzen. Es sprachen Lisa Biel, Bernd Hahn, Daniel Berger und Justine Hauer. Ton und Technik Michael Morawitz und Malte Wiegert. Regie Philipp Brühl. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche stellen wir Ihnen an dieser Stelle in der langen Nacht den Psychologen Wilhelm Reich vor, einen Schüler Freuds und einen enorm kreativen Wissenschaftler und Feuerkopf, dessen Ziel der Befreiung des Menschen zu seiner Sexualität ihn zu einem Aufklärer und Revolutionär, einem Vorreiter der Psychosomatik und einer popkulturellen und einer spirituellen Galionsfigur hat werden lassen. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.